wenn ihr diese Podcast-Folge hört, das ist wie ein Marathon. 42 Kilometer, bisschen was trinken, aber ihr müsst euch hier überhaupt nicht bewegen. Und Volleyballer laufen jetzt auf dem Fernseher. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und hier ist René, der Mann, der Berliner, der am liebsten in seiner gemütlichen Höhle bleibt, aber trotzdem die besten Geschichten aus der Stadt kennt. Hallo René. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den lieben von Empfangsgeräten. Heute zur 148. Folge. So ist es. Ja, an diesem wunderschönen 1. Oktober 2024. Oh, Wahnsinn. Und ja, heute war Sonderurlaub und deswegen nicht dabei der Marc. Haben wir genehmigt. Genau, das dazu. Und jetzt zum Thema Höhle. Ja, ja. Ich bin heute mal in deine Höhle gekommen. In meine Höhle, genau. Denn der treue Hörer weiß, wir waren schon öfter bei René auf Arbeit und haben dort aufgenommen. Gegenbesuch. Und jetzt hat er seine Wettschulden eingelöst und ist mal bei mir auf Arbeit. Genau so ist genau. Es. Hoch hinaus im 6. Stock am Hackischen Markt. Und pünktlich zum Sendungsbeginn hört doch der Kühlschrank auf. Vielleicht hören wir noch ein paar Mal. Tatsache, ja. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Das Störgeräusch hat schon eine Trägerfrequenz in deinem Kopf. Genau. Ja, wie lange bist du eigentlich hier? Hier? Seit heute um 9. Nein, und seit wann arbeitest du hier? Seit November letzten Jahres. Oh, dann bist du ja ganz frisch. Ja, da ist schon ein Jahr jetzt her fast. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Location im Zentrum von Berlin mit Blick auf die Marienkirche, sieht man den Fernsehturm. Na klar, unter Umständen schon. Ne? Das ist übrigens auch der Grund, warum man bei Stefan auf dem Insta-Account permanent Fotos vom Fernsehturm sieht. Nein, nicht auf dem Insta-Account, eher bei WhatsApp. Ach, das ist auf WhatsApp? Ach, WhatsApp. Insta ist auf Vorsprung. Ja? Nee, ist mir zu viel Arbeit. Wie? Dann ist lieber Arbeit? Nee, da muss ja mit Hashtags und alles. Nee, da meint jemand ein Foto. Okay, WhatsApp also Stefan bespielt seine sozialen Kanäle nicht. Das habe ich übrigens auch in letzter Zeit bei unserem eigenen gemerkt. Ja. Also, falls ihr den Eindruck habt, den Podcast gäbe es nicht mehr, das liegt nur an unserer Social-Media-Person. Ja. Die ist nämlich gerade in im verlängerten Urlaub. Oder, keine Ahnung. Haben wir überhaupt eine? Das ich, Problem das haben viele, glaube ich, oder? Echt? Na, irgendwie so einen Social-Media-Verantwortlichen zu finden. Es ist ja auch eine Zeitfrage und es ist einfach... Wir könnten noch die Podcast-Folgen auf eine halbe Stunde runterkürzen und in der anderen halben Stunde gemeinschaftlich unsere sozialen Kanäle. Ah, ja. Ja, okay, wir konzentrieren uns besser aufs Wesentliche. Richtig, genau. Was gab es in den letzten zwei Wochen? In den letzten zwei Wochen? Oh, sehr viel, sehr viel, sehr viel. Jetzt habe ich den Fass aufgemacht, glaube ich. Aber da kommen wir ja gar nicht mehr raus, ne? Kann zum Beispiel über Arztbesucher Positives erzählen? Oh, hoffentlich warst du nicht bei irgendwelchen Tests. Nein, das nicht, aber so bei Fachärzten und naja, Marc hat ja auch schon öfter darüber berichtet und wie schwierig es ist, dort Termine zu bekommen. Also ich war zum Beispiel beim Haut- und beim Augenarzt und habe zeitnah einen Termin bekommen, innerhalb von 48 Stunden. Du bist, muss man dazu sagen, gesetzlich versichert? Selbstverständlich. Bin sehr zufrieden. Musste nicht warten. Und womit bist du denn zufrieden? Mit dem Ergebnis, mit der Behandlung oder mit dem Prozess? Nein, mit allem. Ja. Also gerade mit dem Prozess, weil ja immer viele sagen, oh, man sitzt da Stunden bei Fachärzten. Und nee, das war alles gut. Und so habe ich sozusagen meine Facharzttermine dieses Jahr kompakt und schnell und gut erledigt, sozusagen. Na? Also du gehst gern zum Arzt? Wer geht schon, wenn er nichts hat, dann geht man ja nicht zum Arzt, oder? Na doch, ich gehe regelmäßig zum Zahnarzt. Also ich versuche mal zweimal mehr zum Zahnarzt zu gehen. Das mache ich auch, ja. Schaffe es aber immer nur einmal. Okay. Aber der einmal mehr muss sein. Ja, für den Stempel oder was? Nicht wegen dem Stempel, sondern einfach um die Gefahr zu reduzieren, dass da eine größere Baustelle entsteht. Richtig. Ja, deswegen, das ist auch wichtig. Deswegen gehe ich eigentlich lieber zweimal im Jahr zum Zahnarzt. Also deswegen auch an euch der Appell, geht zum Zahnarzt und zu sämtlichen wichtigen Vorsorgetermin auch, ne? Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Hast du eine Liste, wo du das runterarbeitest? Ich habe von meiner Krankenkasse auch eine App, wo die möglichen Vorsorgetermine drinstehen, was man machen kann. Also das ist auch ein guter Tipp. Schaut mal, ob eure Krankenkasse eine App hat. Dort gibt es dann immer gute Informationen. Und René, wir sind ja jetzt auch in so einem Alter, Da muss da man lange. Ja. Ja. Ne? Zenit ist überschritten. Ich wehre mich noch erfolgreich, aber ja. Genau. Ja. Übrigens, wir hatten das Thema Krankenkasse schon mal angehabt. Also es lohnt sich wirklich zu gucken, weil einige Krankenkassen bezahlen sogar Fitnessstudio oder wir hatten Fitnessgear, ne? Also so irgendwie Uhren, Tracker. Ja, genau. Ist eigentlich wie so ein Prämienprogramm, ne? Wenn man so will. Wenn man nicht danach guckt, findet man es nicht. Richtig. Na, viele wissen es, glaube ich, auch nicht. Ne? Also von daher, ja. Und heute hatten wir gerade in der Firma in der Mittagspause auch so das Thema Bewegung. Und Marathon war ja jetzt gerade erst am Sonntag hier in Berlin. Ja. Und wir werden mal gucken, ob wir ein paar Leute für den nächsten Firmenlauf animieren können. Ich war beim Mini-Marathon gewesen, also bin ich mitgelaufen. Mini-Marathon, der war einen Tag vor dem richtigen Marathon. Mhm. Der hat ein Zehntel der Strecke, also 4,2 Kilometer. Okay. Und der ist bis zum Alter von 20 Jahren, glaube ich, 2005, 19 Jahre. 2005 ist das letzte Geburtsjahr, mit dem man da teilnehmen durfte. Also bist du nicht mitgelaufen? Ich bin nicht mitgelaufen, ich habe aber trainiert. Okay. Und bin dann in der Woche... wir haben in der Woche trainiert 12 Kilometer gelaufen, also 3x4 Kilometer. Mhm. Das ist mehr als in den letzten 2 Jahren, glaube ich. Okay. Und es war cool. Ja, also das ist noch eine recht geringe Distanz, aber ich habe auch jetzt bei Melin. Hallo? Wie viel haben wir das letzte Mal gejoggt und wie viel? Ja, joggen, das ist überhaupt nicht mein Thema. Nee, aber was ich sagen wollte, also ich habe ja auch im Vorfeld des Marathons auch auf Instagram hat man ja ein paar Influencer, denen man folgt und die auch das Ziel Marathon hatten. Ey, 40 Kilometer. Die haben monatelang vorher trainiert und war schon beeindruckend, das mitzuerleben. Ich weiß von, kenne jemanden, der ist dieses Jahr wieder mitgelaufen und vor ein paar Jahren hat sie den Lauf so mit Biegen und Brechen überlebt. Also im bis zum übertragenen Sinne nur. Also es war wirklich, sie sagte, sie war nach den 40 Kilometern komplett kaputt und auch richtig mit Folgeproblemen. Mhm. Ne? Also da sieht man mal, was so ein Lauf einem abverlangt. Dieses Jahr ist es so gut gelaufen für sie. Also ich finde das schon, also 40 Kilometer, darfst du nicht vergessen, du läufst ja mindestens 4 oder 5 Stunden, joggst du. Na, 42, noch was, ne? Ist ein Marathon. Ja. Hm. Wenn ich 40 sage, meine ich natürlich diese 42, ich will es noch nicht zu kompliziert machen. Wir haben es nur vereinfacht, genau. Aber richtig, danke, der Faktencheck gleich live dabei. Nicht, dass wir hier einen Shitstorm auslösen. Ne? Nein, und interessant fand ich ja, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, dieses Jahr gab es wohl ich weiß nicht, ob es ein Rekord war, aber so viele Einsätze von den Sanitätern, weil ganz viele Menschen sozusagen Hilfe brauchten, die irgendwie umgekippt sind. Also da darfst du nicht ungeübt sein. Ja, also, das ist nichts für den Normalbürger, der das... Also ganz ehrlich, die Leute müssten eigentlich vorher eine Prüfung ablegen. Nee, würdest du das machen? Keine Ahnung. Ja. Ja, also es ist nicht ohne und ich glaube... Wenn man das geschafft hat, diesen Lauf, dann kann man sehr stolz sein. Dann kann man sich mindestens eine Woche lang auf die Schulter klopfen. Ja, wenn man sich noch bewegen kann. Ja. Wenn man das noch hinbekommt. Genau. Ja, und wir hatten auch im Freundeskreis auch jemand, der dann gesagt hat, oh ja, wäre auch mal schön, so ein Rennen zu machen. Fangt mit einem kurzen Rennen an. Es gibt genug Läufe. Genau. Ja. So was, Firmenlauf ist immer ein guter Anreiz. Da gibt es ja verschiedene Firmenlauf. Ist, glaube ich, 6 Kilometer. Dann gibt es irgendwie den B2-1. Weiß nicht, wie viel der ist, aber müsste auch so sein. Ja. Wir haben mal geguckt, der Halbmarathon, also 21 Kilometer, ist schon ausgebucht für nächstes Jahr. Ja, so krass, oder? Und der Marathon, dort kann man ja, wenn er die Startplätze verlost, ne? Weil einfach so ein Andrang ist. Auch. Dabei sagt man immer, die moderne Gesellschaft wird fett und faul, aber guck uns beide an. Wir machen keinen Sport und sind nicht fett und faul. Und dann gibt es so viele Leute, die so gut laufen. Ich dachte, du wolltest, aber bei uns übernimmt diese Rolle nur eine Person. Okay. Fett und faul? Fett und faul. Wir kannten ja auch mal, kennst du noch Axel? Ja, auch ein Läufer gewesen, ne? Und ein treuer Hörer unseres Podcasts. Dann sei an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Ja, hallo Axel. Er war ja in jüngeren Jahren auch immer sehr, sehr, sehr fleißig. Ich kann mich da erinnern an den Airport One, den wir mal mit ihm gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Nee. Ich war dabei und kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war cool. Ich habe Leute zum Airport Run auch begleitet. Ja. Und ich habe dich schon ein bisschen beneidet, dass die auf dem Flugplatz laufen durften. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr du dabei warst, aber da, wo ich da war, da war es in Schönefeld, auf dem neuen BR, auf der Start- und Landebahn. Genau, wo das noch eine Baustelle war. Ja, genau. Das fand ich schon, da dachte ich so, boah, dass die Möglichkeit, auf das Flugfeld zu kommen, wird man so schnell nicht wieder haben, erst wenn der Flughafen zumacht, was ja in Berlin nicht ungewöhnlich ist. Ja, und gutes Thema, weil dieser Airport Run, das behindert ja nicht den öffentlichen Nahverkehr, wie so ein Marathon. Nee, wie ist denn das, wenn der jetzt, ist der noch der Airport Run? Oder ich war glaube, der nur... den gibt es noch, aber ich kann dir das aber nicht... Aber der kann ja nicht auf dem Flugfeld jetzt stattfinden. Nee, der ist dann sozusagen um den Flughafen rum, irgendwie dann so eine Strecke. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Das können wir nochmal gucken, ob es den Airport One noch gibt. Ich habe gleich auch noch ein Flughafenthema. Oh, ein Flughafenthema. Ja, ich wollte nur noch was nachrechnen für die letzte Sendung, aber ich würde vorher auch noch von meinen letzten zwei Wochen berichten. Ja, erzähl mal, genau. Ich war nicht beim Arzt gewesen, ich war bei den Eisbären. Ah, die und Saison hat begonnen. Du hattest ja unterstützend mir unter die Arme gegriffen bei der Besorgung von zwei Leuten, die Karten, die wir zu viel gekauft hatten. Das hat geklappt. Das hat geklappt und da hat sich eine Anekdote aufgetan. Aber die waren halt auch keine Glücksbringer, ne? Nee, nicht wirklich. Ja, das war ein recht schlechtes Spiel. Jetzt bin ich gespannt. Die Story kenne ich ja noch. Genau, es war so gewesen, wir mussten Plätze tauschen, weil wir haben Dauerkarten, sind im Besitz von Dauerkarten für zwei Leute, waren aber zu dritt und hatten drei normale Karten gekauft. Und jetzt hatten wir die weiterverkauft, die zwei der Karten. Und da standen natürlich die Plätze drauf, der Nicht-Dauerkarten. Ja. Wir mussten mit den Sitzplätzen tauschen. Ihr merkt schon, es ist mega kompliziert. So, ich hatte das versucht zu erklären und dass die dann auch, wollte auch sicher gehen, dass sie reinkommen und alles. Und es war ein Opa mit seinem Enkel. Ja, genau. Ja. So, ich komme ins Stadion rein. Wir saßen auch im selben Block, also in die Halle rein, Uber-Arena. Wir saßen im selben Block, nur zwei Reihen Unterschied. Und sehe da zwei Leute sitzen, einen älteren Herrn und einen... Sein Enkel. Ja, seinen 17-, 18-jährigen Enkel, 19 vielleicht. Gehe hin, gucke ihn an, sage, du bist Thomas, oder? Und er guckt mich an. Ich sage, ist ja schön, dass es geklappt hat. Ich sage, ich bin ein bisschen am Husten. Lass mal Ghetto-Faust machen, ne? Halt ihm die Faust hin. Er klopft ein. Ne? Und das war er ja. Ich gucke seinen Enkel, seinen vermeintlichen Enkel an und sage, ey, du bist ja wirklich größer, als ich gedacht habe. Ich dachte, du wärst irgendwie so nur die Hälfte, weil der halt, die waren beide gleich groß. Ne? Ja. Also der war 19 oder so muss der gewesen sein. Und quatscht die beiden da so voll und dann guckt er mich an und sagt, kennen wir uns? Ich sage, nee, aber mit den Karten bist du nicht Reihe 10? Nee, ich sitze in der Reihe 11. Ah. Ja, und dann bin ich einfach weitergegangen. Das war eine sehr peinliche Situation. Ja, und schön. Und da saß ich auch noch schräg hinter dem und der wird gedacht haben, wer ist das ganze Spiel, der mich gerade vollgequatscht hat. Ja, genau. Ja. Nee, es hat dann alles super und wunderbar und von alleine geklappt. Ah ja, ne, das ist gut. Ja. Und das Spiel war jetzt, es gab eine Menge Tore. Aber auf der falschen Seite. Auf der falschen Seite, ja. Ja, naja. Aber so ist es halt im Sport, ne? Man muss da auch verlieren können. So und ist es. Gerade beim Eishockey, es liegen ja so viele Spiele an. Ja, da kann man ruhig mal ein Spiel verlieren. 150 Spiele für eine Mannschaft? Nein, 52 Spiele plus Playoffs. 52 Spiele nur? Genau. Wie viel waren, aber in Summe sind es fast 300 gewesen. Ach so, 52 Spieltage mal 9 Spiele sind es, 8 oder 9 Spieler, oder 7? Ja. 7, glaube ich, ne? 14 Mannschaften, genau, sind 300 oder was, glaube ich. Ja, natürlich wie das Tippspiel zum Anlass genommen, das an der Stelle zu beleben. Also wenn ihr irgendeine Sportart habt, wo ihr Bock drauf habt, mit Freunden zu tippen, immer gern Bescheid sagen. Außer Schach, das kommt mir nicht ins Tippspiel. Schach, geil, habe ich auch einen Zettel. Also, echt, habe ich noch gar nicht gesehen. Du legst dir ein. Ja, ist ja irre. Ich will ja nicht, dass du auf meine Themen vorbereitet bist. Du sollst das gleiche Hörerlebnis haben wie unsere Zuhörer. Ach so. Ich habe noch von deinem Sommerurlaub einen Nachtrag. Ja, dann bitte, hau mal raus. Kannst du dich noch an Paris erinnern, an den Eiffelturm und so? Ja, da war es, ich hatte nicht erzählt, aber da waren die Olympischen Ringer dran. Die werden wahrscheinlich abgenommen sein. Nein, genau darum geht's, weil der, das hat der Bürgermeister persönlich beschlossen, die Olympischen Ringe auf dem Eiffelturm bleiben. Oh. Allerdings kommen Attrappen dahin, weil die original Olympischen Ringe dort zu schwer sind auf Dauer. Okay. Aber das Bild wird bleiben, dass der Eiffelturm Olympische Ringe. Ist eine coole Idee. Ja, fand ich auch cool. Wobei man auf dem auf dem Eiffelturm muss man ein bisschen korrigieren. Ja. Sie sind ja nicht oben, sondern sie sind ja unten im Sockelbereich. Ja, aber auf jeden Fall coole Idee. Ja. Ja. Finde ich auch. Ne? Ich bin mal gespannt. Aber dann wird es irgendwann noch Zeit, die wieder abzumachen. Aber ich denke, jetzt kann man die so als Souvenir erstmal dran behalten. In Souvenirklauen sind die Franzosen ja ganz gut, ne? Ach so? Na, wo waren die Quadriger jahrelang? Ach, stimmt, ja. Na, frag mal Napoleon. Ja. Und der kleine Eiffelturm. Die kleine Freiheitsstatue. Die ist da auch in. Ist da sowas? Ich glaube, die ist in Paris auch, ja. Okay. Kann ich mich dran erinnern. Hast du gleich Hausaufgaben fürs nächste Mal? Nö. Ich habe jetzt bei Bekannten, die haben aus der französischen Schweiz eine Schülerin aufgenommen. Und dann kann ich meine Französischkenntnisse wieder ein bisschen auffrischen. Das ist ganz spannend. Ah ja. Ja. Sprichst du da Französisch? Na, so ein bisschen habe ich mit ihr, genau. Schon mal bei Stefan? Wer heißt es? Wer heißt es im Ungarn? Ja, wie ist die höfliche Form, die, wie sagt man? Ich weiß, was du meinst. Ja, und formelles Französisch. Formal. Ja. Nee, ist sehr niedlich, auch wenn sie Deutsch spricht. Und ist wahrscheinlich auch ein cooles Gefühl, als französisch sprechendes Mädel in Berlin in eine Schule zu gehen, ein Gymnasium, wo man dann Französisch auch lernt. Ja, aber du kannst ja das Spracherlebnis, wenn du da so drauf abfährst, auch mit ChatGPT haben. Du kannst ja zu ChatGPT sagen, unterhalte dich mit mir in Französisch. Das kann man auch machen, ja. Ja, ja. Funktioniert auch ganz gut. Ja, sinnvoller Anwendungsfall. Ja. Flughafen. Ich wollte es nochmal ganz kurz nachtragen. Gerne. Ich hatte doch die Geschichte erzählt, dass in Berlin die Fluggesellschaft LOT landet auch Tempelhof. Landet auch in Tempelhof, genau. Ja. Dass der Berliner Spaßname ist. Die Presse hat übrigens, wie ich es nachgelesen habe, das war in den 80ern, war das ein Thema, die Presse hat es aufs Hochdeutsche gebracht und hat gesagt, landet oft in Tempelhof. Ah, weil das ja mal ein Versehen war. Landet auch Tempelhof. Ja, pass auf, und zu den Versehen, ich hatte ja schon erzählt, dass das ein bisschen damit zu tun hatte, dass ein Flugzeug, die polnischen Fluggesellschaften sind nie in Tempelhof gelandet. Mhm. Die haben da nichts zu suchen gehabt. Ja. Das heißt, das gab da andere Beweggründe und ich habe ein paar Details dazu rausgesucht und fand die halt einfach super interessant, deswegen wollte ich sie erzählen. Ja, ne? Und zwar handelte es sich um Flugzeugentführung und die Flugzeugentführungen waren in den frühen 80ern, also ich glaube so die meisten um 82 herum, wie zumindest die Quellenangaben. Es waren insgesamt 16 Entführungen von LOT-Maschinen und 4 andere Maschinen. Und zwar, also die wurden nach Tempelhof entführt, aus folgendem Grund. Strenge Einreisebeschränkungen in Polen, Ausreisebeschränkungen in Polen. Polen hatten dasselbe Problem wie die Leute in der DDR. Sie durften nicht ausreisen. Und aus dem Grund sind die halt regelmäßig schon fast, haben die Flugzeuge entführt, die innerhalb Polen fliegen sollten und haben die nach Tempelhof geschickt. Echt? Nach West-Berlin quasi und von da dann weiter, ne? Weil wenn von Polen rüber nach West-Berlin. Und von da kannst du weiterfliegen. Genau, und da habe ich so ein, zwei Fälle, weil ich die ganz interessant fand. Wollte ich die mal darbieten, wie das so gelaufen ist. Erstmal, Polen hatte das irgendwann mitgekriegt, dass das ein Problem ist und hat tatsächlich zivile Stasi und polnische Militärbeamte im Flugzeug gehabt, meist so 2 Mann, die eben für den Schutz des Flugzeuges zuständig waren. Okay. Das noch als Hintergrund. Und genau, und dann hatten wir die 3 Fälle, die ich mal kurz beleuchten will. Einen aus dem Februar, 12. Februar 82. Da wollte ein polnischer Pilot mit seinen Freunden und seiner Familie flüchten. Die sind also alle mit an Bord. Ne? Okay. Dann hat er während des Fluges eine Militärübung vorgetäuscht. Mhm. Konnte also nicht in diesem Flughafen, wo er eigentlich landen sollte, landen. Hat er so getan. Okay. Und hat gesagt, er musste in einem anderen polnischen Flughafen. Ja. Konnte das Flugzeug schon mal Richtung Deutschland drehen. Ne? Ja. Das wurde aber von den Sicherheitsleuten mitbekommen oder auch von außerhalb des Flugzeuges, weil die wurden dann von einem russischen und 2 DDR-Kampfflugzeugen begleitet. Ja. Das Sicherheitspersonal war zu dem Zeitpunkt schon überwältigt im Flugzeug. Okay. Weil Freunde und Familie waren ja an Bord. Ja, die waren ja instruiert. Und dann, als diese Kampfjets halt neben ihm herflogen, hat er angetäuscht, dass er in Schönefeld landen will. Mhm. Also Ost-Berlin. Ist ja nicht weit weg, ja. Genau. Und was er gemacht hat, ist, Er ist dann einfach über den Tower durchgestartet und da sind die dann abgezogen. So, eine Landung angetäuscht. Hat angetäuscht, die Kampfjets sind abgezogen und dann ist er durchgezogen und ist nach Tempelhof geflogen. Gibt es da Filme und Dokus von? Nee, aber es soll irgendwo, ich glaube im Rahmen des Flughafen Tempelhofes wird es irgendwo dokumentiert sein. Okay. Also da gibt es garantiert Schautafeln. Stelle ich mir wie einen spannenden Horror-Hollywood-Film. Könnte man einen Film draus machen. Ja. Aber, also wir suchen noch jemanden, der einen Piloten spielt. Einen polnischen. Ja. So, pass auf, ich habe noch einen Fall. 30. April. Ja. 82 wahrscheinlich. Warum der 30. April? Vor dem 1. Mai irgendwann? Richtig, vor dem 1. Mai. Am 1. Mai alles konzentriert auf den 1. Mai. Ach so, alle Sicherheitskräfte, 1. Mai. Ja. So, 30. April, es ist also ruhig. Mhm. Ne? Und der wollte erst nach Nürnberg fliegen. Also der auch Entführung aus Polen nach Nürnberg. Sprit hat nicht gereicht. Mhm. Und dann ist er daraufhin in Tempelhof gelandet. Okay. Und der wurde auch von Kampfjets begleitet. Keine Ahnung, wie der aus der Nummer gekommen ist. So, und jetzt noch ein interessanter Fall von November 82. Mhm. Der Pilot, der diesmal entführt wurde, wurde schon zum dritten Mal entführt. Oh, okay. Da merkt man mal, wie häufig das war. Ja. Ne? Der Entführer war, und jetzt wird es auch witzig, ein 22-jähriger Militärbeamter. Okay. Und zwar genau der, der zur Sicherung des Flugzeugs eingeteilt war. So ein Zufall. Ja. Und er war auch Ausbilder gewesen und eben sein Spezialgebiet war Flugzeugentführung. Ja. Okay. Und auch dieser Fluchtversuch war erfolgreich gewesen. Ja. Hm. Aber krass, oder? Wie krass es sein muss, dass Leute zu solchen Mitteln greifen? Ja, das ist ja eigentlich auch sehr gefährlich, ne? Also stell mal vor, die hätten das Sicherheitspersonal nicht überwältigen können oder... Ja. Aber was ist dann passiert? Denen ist die Flucht gelungen. Ja, und das Flugzeug stand dann im Tempelhof? Das stand im Tempelhof. Dann sind die Leute ausgestiegen. Ich hatte ja damals erzählt, als wir das Thema schon mal hatten, dass dann wohl auch DDR-Bürger an Bord waren und denen auch zur Wahl gestellt wurde, ob sie aussteigen wollen. Ja. Und die das nicht gemacht haben. Weil sie wahrscheinlich zu viel Angst hatten. Ja, weil sie nach Hause wollten. Ja, das ist ja natürlich auch. Ja, und das ist halt auch so ein krasses Zeichen, dass du mit so einem Gewaltakt dein Zuhause verlässt, wo du eigentlich so völlig gesettelt bist. Ja, hatte ich glaube ich auch mal erzählt, ne, dass ich Fluchtgedanken hatte. Nee, das nicht. ich hatte mal Fluchtgedanken. Aus dem, wo ich mal mit dem Flixbus gefahren bin nach Berlin, da saß neben mir einer, der aus Österreich kam und der geflüchtet ist damals, ne? Und der hat dann so ein bisschen erzählt und das war auch schon krass, ja, weil er, das ist ja lange vorbereitet, man macht ja nicht eine spontane Flucht. Es gibt da einen coolen Film auf Netflix, ich glaube Die Schwimmerin. Okay. Mit Matthias Schweighöfer. Als da Schwimmerin. Geht's, ja, genau. Matthias Schweighöfer ist eine Schwimmerin. Nee, und da geht es um einen wohl auch echten Fall von Flüchtlingen aus dem arabischen Raum. Okay. Iran oder so, oder ich weiß es nicht. Und jetzt ist die Quizfrage, wie sind die geflüchtet? Mit dem Boot. Liegt wahrscheinlich nah bei den Tieren. Nee, wahre Begebenheit. Also die kann man sich angucken, die Doku. Interessant. Ja. Was ich da mitgenommen habe, war... was das auch, man denkt immer so, ja, die machen sich da auf die Reise und gut ist, aber die starten komplett ins Ungewisse. Die haben die Taschen voller Bargeld, was die ganze Familie zusammengelegt hat. Ja. Und dann sind die auf düstere Gestalten angewiesen, die denen natürlich auch das Geld abnehmen wollen. Na klar. Ne? Und das fand ich super gut illustriert, dass man mal merkt, dass so eine Flucht wirklich eine Verzweiflungstat ist. Ja, weil, wie gesagt, dein Leben ändert sich ja von hier auf jetzt, ne? Und wenn die, also du riskierst natürlich auch dein Leben und du riskierst natürlich absolut, auch, genau, dass du geschnappt wirst. Und du musst ja mal die Strecken auch angucken. Ja. Also das Tramp mal, ich weiß nicht, ob du The Race gesehen hast, auf YouTube ist eine Serie, kann ich auch sehr empfehlen. Ah, okay. Da geht es darum von Nordafrika, YouTuber machen das, von Nordafrika, Marokko glaube ich, sollst du nach Deutschland. Okay. Komplett, du hast kein Geld. Nur über Wasser. Das ist dann. Einfach so, musst irgendwie versuchen, dahin zu kommen. Ja. Und die sind eigentlich in der Safe Zone, ne? Also, ich meine, und da dachte ich schon so, das möchte ich nicht selber machen. Achso, das war quasi so nachgestellt, einfach mal, dass man das so. Ja, genau. Sie müssen dann gucken, wie sie an Geld kommen, wie sie irgendwie mit Fahrzeugen mitkommen. Aber da hast du ja eine ganz andere Situation, ne? Sehr viel. Du weißt ja, dir passiert eigentlich nichts, du kommst wieder zurück. Ja, du bist eigentlich, du musst jetzt nur über das Wasser kommen, da fährt eine Fähre. Also im Prinzip waren die so nahezu am Fernhafen schon ausgesetzt. Das heißt, die mussten nur aus Nordafrika jetzt erstmal rüber nach, was ist das? Spanien? Ja. Nach Spanien kommen, da bist du auf europäischem Festland. Europa, genau. Ja, und diese Fluchten von der Schwimmerin, Das haben die, genau, das haben die dokumentiert. Aber die Fluchten von den Schwimmerinnen, die gehen, sind nicht in Europa. Mhm. Die sind irgendwo in der Walachei am Arsch der Welt. Du kennst die Strecke nicht. Ja. Du läufst hunderte Kilometer. Du fährst mit einem Schlauchboot voll mit Löchern über den Ozean. Also, das ist schon super, wieder beim Marathon, auch wenn es vielleicht gar nicht so witzig ist. Ja. Aber absolute Empfehlung auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommen wir ja auch dazu. Warte, ich habe noch einen Witz und damit schließe ich das Witz, Thema LOT ab. Ja. Und zwar, es gab dann zu dieser Zeit, wo diese ganzen Fluchten waren, gab es einen Witz zur LOT. Da sagt der Passagier zum Piloten, sagen Sie mal, wo fliegt denn eigentlich der Flieger hin? Nach Wroclaw. Ja, das haben die anderen drei Piloten auch gesagt. Und dann sind wir jetzt mal in Tempelhof gelandet. Mm. Ah ja, okay. Ja, passt dazu. Nein, der Kreis schließt sich, weil jetzt ist Oktober und in einem Monat jährt sich ja zum wievielten Mal der Fall der Berliner Mauer? Der Fall der Berliner Mauer 1989. Also zum 35. Ja, ich wollte noch 10 abziehen. Ja, ja, zum 35. Mal der Fall der Berliner Mauer. Genau, 1989. Jährt er sich. 9. November. Ja, aber vorher passiert noch was ganz anderes. Oder auch am 9. November. Was? Jemand hat Geburtstag. Wer hat einen Schnapszahl? 55 Jahre wird der. Ach! Der große Fernsehturm hier. Der Fernsehturm wird 55 Jahre alt. 55? Ja, ich guck mal, wann der... Nein, niemals. Niemals, da halte ich dagegen. Aber als Fernsehturm-Fan. Ich habe es im Radio gehört. Der wird doch nicht 55 im Radio. Jahre. Der ist doch Anfang der 70er, glaube ich. Nein, 60er gebaut worden. 60er. Ja. Wird der wirklich 55? Der Berliner Fernsehturm. Oder wie wir ihn ja auch immer gerne nennen, den Telespargel. Den Telespargel, genau. René, guck mal gerade. Ja. Geschichte. Bla bla, 19. Jahrhundert, 1000 Fuß, 81. Eifel, 20. Jahrhundert. Ne, komm. Wann wurde der Fernsehturm erbaut? Gib da Fernsehturm Wiki ein. René beantwortet gerade seine privaten E-Mails noch. Deswegen dauert das. Warte, okay, wir machen es leichter. Wann wurde... Da merkst du schon, wir leben in einer Zeit, in der man nicht mehr lange Wikipedia-Artikel liest. Ja, kurze Aufmerksamkeit. Am 3. Oktober 1969. So. Habe ich es gesagt? Ja, sind doch 55 Jahre. Wenn man 1969 geboren wurde, wird man 55 Jahre alt dieses Jahr. Also am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, herzlichen Glückwunsch, Fernsehturm. Und da sieht man, dass man gar kein Zeitgefühl hat. Du nicht. Weil ich habe ja eigentlich den Zeitraum... Du bist doch selber fast so alt. Ja, nee, so alt. Hallo. ich habe ja vom Gefühl her quasi das Erbauungsjahr richtig erkannt, aber... Ich habe gar nicht im Kopf gehabt, dass es wirklich schon so lange ist. Ja, ich fand es auch krass, als ich neulich hörte, wenn man 2005 geboren ist, ist man 19 Jahre. Ja. Du, wir haben hier auch... Kollegen aus den 80ern, ne? Die sind schon erwachsen und haben Kinder. Ja, richtig. Ja, verrückt. Das ist verrückt. Die Welt. Der Teil der Zeit nagt an dir, Stefan. Ich sag's dir. Aber wir können mal was über... Oder hast du noch was? Nee. Nö. Wir können mal. Also ich habe noch eine ganze Menge, aber... Okay, während der Kühlschrank wieder anfängt zu arbeiten. Ja, das ist jetzt deine Sprechpassage. Ach so, genau. Ich versuche das zu übertünchen. Nein, ich habe nämlich was Innovatives gesehen an diesem Wochenende. Kommt zwar nicht aus Berlin, aber aus München. Und das hatte ich dir ja schon angekündigt. Multifunktionsböden in Sporthallen. Ja, da hast du davon schon mal gehört? Nee, das hatte mich mal interessiert, was es sein soll. Also, ich bin ja auch im Volleyball ein bisschen tätig, so habe ein Ehrenamt dort und helfe fleißig. Stefan ist Hallensprecher. Ja, naja. Also wenn Stefan Stimme mal mit Hall hören möchte, die VCO Volleys. Nee. VCO Berlin. Dem sei VCO Berlin empfohlen. Ja, die spielen regelmäßig im... Das ist ja nur ein Teil. Nee, im Sportforum. Im Sportforum Montenhausen spielen die. Ja. Kann man auch bei YouTube. Und man kann bei YouTube, Stefan verlinkt das alles, kann man, warum nicht? Ja, kann ich gerne verlinken. Naja, man kann mich da schon hören, aber das ist nicht meine Hauptaufgabe dort. Macht da viel mehr Technik und naja, aber jedenfalls, deswegen bin ich da drauf gekommen. In München gibt es nämlich den BMW-Park. Mhm. Klar, München, BMW. Und die haben jetzt einen innovativen Glasboden. Glasboden? Glasflor nennt sich das. Und was dahinter steckt, das ist eigentlich ein Hightech. Der Boden ist Lava. Ein Hightech-Videosportboden. So muss man sich das vorstellen. Hast du eine Videowall drunter? Oder da sind ganz viele so eine quadratischen Panels und da sind ganz viele LEDs drin. Geil, und da kannst du ein Spielfeld deiner Wahl. Und das genau. Und in der Halle findet nämlich Basketball und Volleyball statt. Ja, krass. Und da kannst du halt die Felder auf Knopfdruck dann so ist ja zeichnen. Mega. Und das ist sehr innovativ, ne? Und es ist in Deutschland der erste Boden, der dort verlegt wurde. Das ist ja krass. Und der soll zu allen Heimspielen der Bayern München Basketballer genutzt werden. Du kannst ihn auch voll einfärben. Du könntest sogar ein Retro-Spiel machen, wo du den Boden so in Alt machst. In Holzoptik so, ja. Wie früher. Ist ja, garantiert. Ne? Wie weißt du die Pixelauflösung? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist ein deutscher Hersteller, der kommt aus Bayern, aus Stein heißt der Ort, ne? Und schon 2006 ist die Idee entstanden, so einen Boden zu machen. Ja. Und jetzt hat man quasi das dort mal hingelegt. Ja. Die Kartoffel ist auch heiß. Definitiv, ne? Ja, krass. Was schätzt du so kostenmäßig? So der ganze Boden, das zu verlegen oder die Investition in die Technik und den. Na, was der Boden jetzt so kostet, ja. Also wenn ich mir Volleyballfeld groß einen Videoboden legen lassen würde wollen in meine Villa. Ist auch geil, ne? Kannst würde ich, das wäre das Erste, was ich mir kaufe, würde ich eine 500.000 investieren. Ja, unterer siebenstelliger Bereich. Was ist denn das? Na, eine Million hat wie viele Nullen? 6 Nullen plus eine Zahl? Das sind 7, ne? Ja, unterer siebenstelliger Bereich, also knapp. Also ich müsste fast doppelt so viel hinlegen. Ja. Dann werde ich eine 500.000? Ach so, ja, genau, richtig, ja. Und erstaunlicherweise, das zu installieren, dauert nur 2 Tage ungefähr. Das geht. Und ja, ich gut, aber muss ja Boden vorbereitet sein. Ja, du hast ja meistens. Ja Kabel und Strom und alles verlegt. Das heißt, klar. Das bedeutet aber auch, wenn Stromausfall ist, dann ist nicht nur dunkel, dann ist kein Spielfeld mehr da. Richtig. Na gut, bei LEDs, weil gibt es so eine Not. LEDs kann ja auch sein, ne? Aber das ist ja ganz schön teuer, dann so ein, wenn die ganze Zeit über da so ein riesen Fernseher leuchtet. Ja, es sind ja LEDs. Das ist ja. Du, ich habe mal gehört, wenn du Netflix-Film guckst, kostet dich an Strom ungefähr 2 Euro. Echt? Ja. Okay. Also einen langen Netflix-Film. Netflix. Einen langen, mit Überlänge. Wie im Kino musst du dann. Ja. Nee, also ich finde es super spannend, super cool. Ja, mega. Weil ich kenne es ja auch vom Volleyball. In bestimmten Hallen brauchst du halt ein fremdlinienfreies Feld und da wird halt vor dem Spiel, weil es ja meistens Standard-Tonhallenböden sind, mit ganz vielen Linien zu sämtlichen Sportarten in verschiedenen Farben und da wird dann extra sich die Mühe gemacht und ein eigener Boden aufgelegt. Ne? So Klebefolie. Richtig, ja genau, so eine Rollen und das kostet natürlich auch in genug Manpower und genug Zeit. Das wäre ja die stromfreie Konkurrenz, ne? Richtig. Und Klebe, eine Rolle Volleyballfußboden. Und dazu kommt ja noch, es gibt ja Werbepartner, das heißt, man muss auf das Feld noch Werbung kleben und das könnte man sich da auch sparen, weil das ist ja dann schon mit drin, ne? Also das ist schon cool, ne? Also aber Kosten-Nutzen-Faktor ist natürlich, im Sport ist wenig Geld, wenn es nicht um Fußball geht, genau. Und deswegen ist es schwierig. Gut, aber das ist ja erstmal nur ein Anfang. Du weißt ja, disruptive Technologien sind erst mega teuer und nehmen dann preislich ab. Irgendwann, das könnte jetzt der vielleicht Beginn haben wir, der Zukunft sein. Genau, vielleicht haben wir in 10 oder 20 Jahren, gehen wir hin und sagen, ach, das ist eine Halle ohne diesen Boden, das ist ja mal was Besonderes. Früher haben die einfach was aufgeklebt. Ja. Wie haben die das wieder abbekommen? Schaber. Eben, ne? Serantel-Schaber aus der letzten Folge vielleicht. Richtig. Also, das ist erstaunlich. Ja, so, mein Chef hat sein Meeting jetzt beendet. Achso, ist das ein anderer Chef? Genau, das ist auch ein Geschäftsführer. Ah, aber die sehen sich gar nicht ähnlich. Er traut sich nicht, hier reinzukommen. Ja. Er kann aber gerne hier reinkommen. Macht nichts. Er hat ja zumindest gewunken. Ja. Und da hinten siehst du noch einen anderen Kollegen. Nee, das ist der, den du schon gesehen hast. Den habe ich schon gesehen, ja. Wenn ihr übrigens auch mal dabei sein wollt, Dann hier ist noch Platz. Nee, dann schickt uns einfach die Adresse eurer Firma. Ach so, wir kommen gern vorbei. Genau, wir besuchen euch auf Arbeit. Am liebsten im Tunnel der U9. Also wenn U-Bahn-Fahrer da draußen sind, meldet euch. U9, ja, zum Glück hast du nicht U6 meine ich. Ach, U6. Tunnel der U6. Ja, zum Glück hast du nicht U8 gesagt. Oder im Jahr von der U2, bin ich auch gerne. Ich habe noch zwei Nachträge zu dem Hallenboden. Dann können wir das Thema auch abschließen. Weil der Clou ist, du kannst ja alles virtuell alles darstellen, ne? Und du kannst sogar Echtzeitdaten darstellen. Denn der Boden ermöglicht auch ein Live-Tracking der Spieler durch die Bewegung. Ich wollte gerade fragen, ob nicht der nächste Schritt wäre, Sensoren einzubauen in den Boden. Und das ist da wohl mit bei und da kannst du sozusagen Live-Statistiken machen. Ja, und krass. Ich fand es ein bisschen ungewöhnlich, weil bei dem letzten Volley-Beispiel, wo ich das gesehen habe, war dann nach dem Spiel plötzlich das Spielfeld weg. Und das war so ein Wolken, so Wolken dann zu sehen, ne? Als wenn die nach einem Sieg quasi symbolisch auf Wolke 7 stehen. Es war ein bisschen ungewohnt. Ja. Aber ist ja auch so, wir haben blauen Bildschirm komplett. Ja, das kann man auch machen, genau. Naja. Ja. Aber das haben die im Volleyball jetzt. Na, Volleyball und Basketball ist es dann, ja. Ich weiß nicht, ob es im Volleyball... Das heißt, kann man das schon irgendwo live in Action sehen? Ja, klar. In München, im BMW-Park. Nee, aber das wird auf YouTube... Also wenn deine VCO Berlin-Spieler spielen, tun die das dann in München dort? Nein, das ist... die haben sogar gespielt jetzt am Wochenende dort. Da drauf? Ja. Das heißt, man könnte jetzt sich so ein Video angucken, wo man sieht, wie die auf diesem Boden spielen. Ja, allerdings wird diese Liga bei Dein übertragen. Da brauchst du ein Abo. Ach so, okay. Ja. Und... ein super spannender Fakt. Und das finde ich... als wenn es noch nicht genug wäre. Ja, das stimmt. Aber jetzt mal, wir steigern das. Okay. Letzter Fakt dazu. Thema Verletzungsgefahr. Das ist ja Glasfußboden. Schnittwunden. Genau. Wenn der Ball aufkommt, zack, alles gerissen hier. Nee, Nein. Keine Ahnung. Was ich beeindruckend fand, die Verletzungsgefahr wird bei diesem Boden als geringer eingestuft als auf dem normalen Feld. Kannst du kein Twitter einreißen. Weil der Boden ist gelenkschonender. Das finde ich interessant. Aber wieso ist der gelenkschonend? Weil der anders gemacht ist. Also ich kenne das auch. Also die Glasplatte ist ja nur die Oberfläche. Das sagt ja nichts darüber aus, dass der jetzt härter sein muss. Da ist das Material ist so. Es ist ja für Sport auch gemacht und der muss ja viel aushalten. Weil Bälle kommen rauf, du springst und der muss ja schon einiges aushalten. Ja, zu doll gedribbelt. Genau. Oh, da. Spider. Die Linie ist kaputt. Ich weiß, was ich jetzt nächstes mache. Ja? Ich erfinde so eine Folie, Glasschutzfolie, die du rüberziehen kannst über dem Handy. möchte ich dich mal sehen, wie du das verlegst. Ja. Dann kommt mit so einer langen Roller und dann wird es rübergerollt. Ich kann dich ja mal mitnehmen, um so einen Boden zu verlegen. Dann mal gucken, wie der da ist. Sehr cool. Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sehr innovative Sache. Wenn dieser Boden in der nächsten Halle auftaucht. Ja. Ich würde gerne die Entwicklung verfolgen. Okay. Ey, und wo habt ihr das jetzt erstes gehört? Fragt euch mal in eurem Umfeld. Ja. Fragt mal in eurem Umfeld. Kein Mensch weiß, dass es Glasfußböden in Volleyballhallen gibt. So ist es. Der Glasfloor. Das heißt, Alba wird auch so einen Boden spielen, wenn die München spielen? Ja. Richtig. Sollten wir Alba schon mal Bescheid sagen? Na, die wissen es doch. Die so cool mit Glasreiniger den Boden, den halben Boden schrubben. Mit Glasreiniger, ja. Muss ich schnell gucken, dass nichts in die Ritzen geht. Nein, cool. Der ist ja schon sauber verlegt. Ja, mega cool. Ja, definitiv. Ne? Aber pass auf, dann ich kann das vielleicht gar nicht toppen. Nee, auf keinen Fall. Aber ich habe auch eine Neuigkeit. Nein. Ja, ich bin auf was aufmerksam geworden. Und zwar auf einen neuen Google-Dienst. Ein neuer Google-Dienst? Ja. Warte mal, Google kann jetzt E-Mails. Nee. Genau, Notebook LM. Wofür steht eigentlich immer dieses LM? Also ML ist Machine Learning und LM... Ja, das sieht man jetzt auch auf dem Zusammenhang. Ich habe jetzt gerade die Abkürzung nicht im Kopf. Ich habe das schon mal gehört. Ja, egal. Also Language Model ist das doch. Ach, Language Model. Language Model. Genau. Jetzt haben wir das gelöst. Ja, Notebook LM ist ein neuer Dienst. Also was heißt neu? Den gibt es auch schon seit 3 Monaten jetzt. Mhm. Also, aber die Kartoffel ist auch noch heiß. Okay. Und zwar erstmal nichts Spektakuläres. Handelt sich nämlich um ein Notizbuch, wie der Name schon verrät. Ja. Mit KI, logisch. Ja. Heute ohne KI heute irgendwas machen. Nee. Wenn es ein Joghurt ist, ja, aber alles andere. Aber was macht ein Notizbuch mit KI? Also, jetzt kommt's. Du hast ja schon gesehen, ne? Hast du ja schon angeguckt ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon weitergeguckt hast, aber für die es noch nicht kennen, kurz Erklärung. Das ist ein Notizbuch, was dem Zwecke der Recherche recht gut kommt. Mhm. Und zwar deswegen, weil du kannst beliebige Quellen angeben. Also du kannst Webseiten als Quellen angeben. Du kannst selbstgeschriebene Texte hinterlegen, die irgendeinen Kontext erklären. Okay. Du, genau, das erstmal so, damit man es weiß, wirklich Brainfuck ist. Ja? Also, du hinterlegst zum Beispiel Wikipedia-Artikel von Berliner Sehenswürdigkeiten. Als Quelle. Ja. Ja, machst du, du gehst einfach ins Netz, machst du die ganzen Links rein. Fertig. So. Und jetzt macht natürlich die Standards, der fasst den Wikipedia-Artikel zusammen, alles gut, ne? Kennen wir, ist nichts Neues. Kann ChatGPT auch. Wobei mit Webadressen tut sich ChatGPT, glaube ich, noch schwer, wenn man nicht in der Bezahlversion ist, weil das ist nicht immer verfügbar. Ne? Da kannst du auch Gemini nehmen. Irgendwie. Oder so, ja. Gut, ist ja auch Google. Genau, wollte ich gerade fragen, steckt das wahrscheinlich dahinter, oder? Ist doch verknüpft alles? Oder? Also, wäre ja clever. Ja. Ja, und auf jeden Fall, was jetzt geil ist, du hast einen Chat. Ja. Und in diesem Chat kannst du jetzt anfangen, zu den Quellen, die du unterlegt hast, Fragen zu stellen. Also du kannst jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, es ist ein konstruiertes Beispiel, konstruiert euch euer Beispiel selber. Wir nehmen die ganzen Berlin-Sehenswürdigkeiten, Wikipedia-Artikel, ne? Und dann lass uns noch einen Berlin-Guide, irgendjemand, irgendein Blog, der vielleicht eine schöne Berlin-Tour sich ausgedacht hat. Ja. Ne? So, und was jetzt machen kannst, ist, du kannst mit dem Chat halt Fragen stellen. Kannst zum Beispiel sagen, du sag mal, welches sind eigentlich die ältesten Sehenswürdigkeiten oder in welcher Reihenfolge sollte ich die ablaufen? Ja. Ja. Und oder gib mir mal Sehenswürdigkeiten und zu den Sehenswürdigkeiten einen außergewöhnlichen Fakt. Mhm. Also es ist jetzt wirklich ein ganz simples Beispiel. Man kann da viel kreativer und wilder sein. Ja, oder mach mir eine Google Maps Karte mit den Sehenswürdigkeiten. Nee, sowas macht er nicht. Er antwortet erstmal nur in Text. Okay, ne? Noch gut noch. Aber du kannst jetzt halt deine Fragen stellen, chattest mit dem. Wenn du eine Antwort hast, die du ganz cool findest, kannst du die deinem Notizbuch hinzufügen, damit die immer wieder verfügbar ist, weil der Chat verschwindet dann. Ne? Und du kannst halt auch nebenbei dir Notizen machen, während du chattest. Ne? Kannst selbst die Notizen dann als Quelle nehmen und die auch mit verwursten. Ne? Hast natürlich die Standards, dass du sagen kannst, in welcher Form soll er dir das rausgeben, Liste, als Gedicht, keine Ahnung. Ne? Das sind also so die üblichen Sachen, die die Chats eh können. Und das Coole gegenüber ChatGPT, finde ich, ist, dass er nichts dazu fantasiert, weil in den Texten, die er dir, in den Antworten, die er dir gibt, verlinkt er immer die Quellen. Das heißt, du kannst dann, da steht dann irgendeine Behauptung, will ich es jetzt mal ganz wild nennen, dann steht dahinter eine kleine 1, da klickst du drauf, dann zeigt er dir, welche der angegebenen Quellen und an welcher Stelle das war. Okay. Da merkst du schon, es macht keinen Sinn, da irgendwie so ein 100 Zeichenartikel zu hinterlegen. Mhm. Also das ist wirklich für mega komplexe Sachen geeignet. Was du dann zusammengefasst hast. PDF-Dokumente, die einfach als dein Gehirn dienen sollen. Ja. OpenAI hat ja sowas auch schon gehabt. Die haben das, glaube ich, genannt, dass du dir einen Experten baust. Mhm. Da ist so ähnlich. Du versorgst diesen Chatbot dann mit Kontext. Genau. Und er soll aus dem Kontext heraus dann Du bist ja in so einer Art geschlossenem Raum dann. Machst du eine, KI, du hast so eine Blase. Und das, also ich glaube, für schulische Zwecke, um sich mit einem Stoff auseinanderzusetzen, ist das die bessere Wahl als ChatGPT. Weil du halt wirklich davon ausgehen kannst, dass der nur aus den Quellen zieht. Ja. Und wir hatten ja, letzte Folge hattest du ja auch vorgestellt, die neuen Möglichkeiten von Gemini, dass er zum Beispiel Songtext oder hier Songs errät oder Hausaufgaben. Na, das war nicht Gemini, sondern das ist auch ein Dienst von Google, der in dem Google Home, also diesen Google Start Screen, ich weiß gar nicht, wie der auf dem Handy heißt. Das ist nicht speziell Gemini, genau, so eine Erkennungsdienste. Und da hatten wir jetzt kein Beispiel. Also ein Kollege hatte mal was gesungen, aber das war keine gute Trefferquote. Nee. Echt? Wir haben es auch in der Mittagspause ausprobiert mit verschiedenen Songs, war immer ein Treffer. Es lag wahrscheinlich an dem Kollegen. So schlecht kann der ja nicht singen. Nee. Also die erkennt schon relativ gut, finde ich. Genau. Ja, pass auf, aber es geht ja noch weiter. Das ist noch nicht alles, was dieses Notebook LLM kann. Als ich am Anfang der Woche da mal wieder reinging, war plötzlich eine weitere Quellmöglichkeit verfügbar. Ein Bild. Ein YouTube-Video. Ja. Analyse von YouTube-Videos. Scheiß die Wand an. Hm. Du kannst einen TED-Talk in Spanisch, der 3 Stunden geht, haust du da als Quelle rein und sagst, lass mal über das Thema reden. Hm. Und der steht dir Rede und Antwort, als wäre er dabei gewesen. Das ist geil. Verrückt, oder? Ja. Hast du es mal dann probiert live, oder? Also ich habe Video schon probiert, weil ich dachte, mal gucken, wie viele Stunden der braucht für ein 43-Minuten-Comedy-Programm. Hier, da der Hinweis, ne? Also hier läuft auch die Kamera mit. Natürlich filmen wir die Firma nicht. Hier ist kein Fuchs zu sehen. Nee, doch. Du bist doch einer. Ich bin, ja, wir sind schlaue Füchse hier. Nein, das kann man ja auch mal mit unserer Folge. Ja, habe ich tatsächlich auch gemacht. Und? Hat er sie gut zusammengefasst? Achso, warte mal, nee, habe ich, warte mal da. Ich habe was anderes gemacht, dazu komme ich aber auch gleich. Weil es auch noch immer nicht alles. Also, erstmal bis dahin, weil das schon so mindblowing ist. Mhm. Also, ich finde, damit ist wahrscheinlich mega viel anzustellen. Jetzt muss man nur drauf kommen, was ist damit anzustellen. Ja. Was ich zum Beispiel als Quelle auch empfehlen kann, ich habe ChatGPT genommen und habe mit ChatGPT über ein Thema gesprochen. Da ging es konkret um die Para-Methode. P-A-R-A. Para, okay. Methode. Was das ist, ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Mhm. Nehmt Notebook LM, recherchiert das selber. Genau. Nein, und habe dann zu ChatGPT gesagt, habe ich noch nicht, war mir neu. Hatte ich auf dem Zettel, wollte ich unbedingt mal kennenlernen. Okay. Ja, daher wahrscheinlich. Ja, und dann habe ich zu ChatGPT gesagt, lass mal über die Para-Methode sprechen, habe als ChatGPT auch erzählt, was so aus, in welcher Richtung ich das anwenden will. Und dann ChatGPT nutzt seine Quellen, was er so weiß, kombiniert das mit meiner Anforderung, schreibt da elendig lange Texte, die kannst du Copy und Paste reinpacken im Notebook LM als Quelle und kannst dann darauf basierend... dann lernt die eine KI von der anderen KI. So ungefähr. Aber ich habe das aus einem anderen Grund gemacht, weil es gibt noch eine Funktion, die im Notebook LM der absolute Oberhammer ist. Okay. Du hast einen Button, Audio Guide heißt er, glaube ich. Dann liest er das vor. Nee. Als Podcast. Er stellt ein Gespräch zwischen zwei Menschen, in englischer Sprache noch, leider, noch, die sich unterhalten, was den Anschein eines Podcasts erweckt. Also es ist wirklich, es ist der Oberhammer, wie sie dann so, hey, und in einer der Quellen stand doch drin, dass bla bla bla bla bla. Ja, du hast recht. Das ist ja, als würde man Spaghetti an die Wand werfen. Also wirklich ein Dialog, du denkst, da reden zwei Menschen. Weißt du, zu was das führen wird? Dass es ganz viele Podcasts irgendwann geben wird und du weißt gar nicht mehr, ob der echt ist oder nicht. Und damit ihr euch das vorstellen könnt. So wie unser Gespräch bis jetzt, so ist es dann. Viel geilere Stimmen. Nein, damit ihr euch das vorstellen könnt, vielleicht können wir an der Stelle, ich hatte ja was geschickt, einfach mal so 10 Sekunden nur einblenden. Hm. Es ist in Englisch, deswegen, wir machen es nur kurz, aber einfach damit man mal diesen Dialog und mit welcher Flüssigkeit die miteinander reden. Die benutzen Idiome, also wie sagt man, Redensarten benutzen die. Die menschlich sind. Die menschlich sind, sie reagieren so wie... Was? Wirklich? Hm. Und dann so, hahaha. Ha, ha. Ja, das ist mir auch schon in letzter Zeit aufgefallen, dass sich die Stimmen nochmal verändert haben von den Computerstimmen. Ja. Also zum Beispiel ChatGPT hat ja jetzt auch das Sprechen gelernt, ne? Und das ist auch nicht so monoton computermäßig, ne? Und ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber wenn ich zum Beispiel mit Google Maps navigiere, dann habe ich auch das Gefühl, dass die Straßennamen mittlerweile anders vorgelesen. Ja, so die Endbetonung. Ich hatte in dem Zusammenhang, also ganz kurz, wofür ich das jetzt viel natürlicher. Das ist auf jeden Fall. Und ich nutze das jetzt für mich, um dann, ich erstelle dann so eine Audiodatei basierend auf meinen Quellen, weil ich dann auch keinen Bock habe zum Chatten, sondern ich bekomme dann ein 5- bis 15-minütiges Gespräch zu diesem Thema und speichere mir das runter, ziehe mir das auf einen MP3-Player und erzeugt dann noch ein, zwei, dreimal noch andere, weil er variiert auch. Also das Gespräch ist jedes Mal ein anderes. Okay. Und ich finde es super cool, weil ich höre es dann nebenbei, wenn ich irgendwie die Hände nicht frei habe, nicht lesen kann. Ja. Und dann kannst du nebenbei dich in ein Thema einhören. Du kannst ja trotzdem noch diese anderen Recherchemethoden nutzen. Und das fand ich wirklich mega. Ja, und vor allen Dingen, ich denke jetzt zum Beispiel an Schüler oder Studenten, die vielleicht Probleme haben beim Lernen, weil die sich das nicht alles durchlesen wollen. Vielleicht ist es für die griffiger, wenn die so ein Gespräch verfolgen. Ja, absolut, absolut. Und das kann ja auch für den Einstieg sein. Mhm. Und ich würde sagen, lass mal wirklich kurz ein paar Sekunden einblenden. Machen wir. Damit wir das mal hören und dann geht's weiter. After you've walked its streets and ridden its U-Bahn and maybe gotten into a hilarious argument with a telecommunications company. Sounds specific. Oh, it gets better. We're drawing all these insights from a local Berlin podcast called their Berlin podcast, Irgendwas ist doch immer. Which, by the way, translates to something's always up. I love that. It perfectly captures that electric, unpredictable energy that cities have. Ja, irre. So, ja, Ne? Also, aber jetzt ist natürlich so. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich tue es. Ah, jetzt ist der Fake aufgeflogen. Ach, nee. Natürlich hat Stefan es gehört, ich habe es ja vorab geschickt. So. Aber wenn du es im Detail gehört hast, das war jetzt übrigens ein Ausschnitt aus einem ich habe unsere Podcast-Notes, unsere Show-Notes der letzten drei Folgen, habe ich als Quelle gegeben und habe dann gesagt, so quatsch mal darüber. Das hatte ich nämlich jetzt auch gerade im Kopf. Ne? Letztendlich, wir machen uns ja hier so einen Plan. Eigentlich müsste man parallel zu dem Podcast, den wir jetzt aufnehmen, nochmal die KI, so denselben Podcast aufnehmen, mal sehen, wie der aussieht. Ja, also das... Also geht nur mit zwei Personen, ja? Oder geht noch? Leider nur mit zwei Personen noch. Und jetzt kommen wir, es ist nicht alles Streitgespräch Gold, mit zehn Leuten. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, weil wenn man mal ganz genau hinhört, ich habe es zum Beispiel, um noch ein paar Anwendungsfälle auch zur Anregung zu nennen, ich habe es gemacht mit unserer Firmenwebseite, zum Beispiel diesen One-Pager. Mhm. Das heißt, der komplette Inhalt der Webseite ist auf einer einzigen Seite. Und sich dann anzuhören, wie das aufgenommen wird von jemandem, der das liest. Mhm. Ne? Und wenn es so eine KI ist, ist dann schon interessant. Und ganz ehrlich, ich habe zum ersten Mal so genau begriffen, was unsere Firma eigentlich jetzt aktuell vorhat. Ja, fand ich sehr interessant. Wie lange bist du jetzt schon da? 17 Jahre, 15 Jahre. Ja. Nee, aber wenn man genau hinhört, dann merkt man, dass dann doch so Sachen sind, wie das mit einem Satz auf einmal der aufhört zu sprechen. Ja, oder dann, dass mal hakt und. Dass es mal so ein paar Audio-Artefakte, also so ein Klirren drin und Stimmen verzerren auch, dass plötzlich die Stimmlage sich ändert, abschnittsweise. Ne? Oder dass auch das Gespräch nicht ganz rund ist, dass einer sagt, was? Das hört sich aber interessant an. Kannst du mir das mal genauer erklären? Ja. Und dann sagt der andere, ja, genau, erklär uns das mal genauer. Und dann sagt der gefragt hat, also pass auf. Ne, also so eine. Der weiß, wie das klingt, wie so ein diese Teleshopping-Angebote, die dann so übersetzt sind. Ne? Ja. Was? Hast du das schon gesehen? Also sprachlich ist das überhaupt nicht so. Ja, ja. Wenn du nicht auf den Inhalt hörst, fällt dir das gar nicht auf. Dann denkst du, das ist wirklich im Studio aufgezeichnet. Und ja, es kann sein, dass jetzt Podcaster aus dem Boden springen. Da steht dann mal virtuelle Aufzeichnung. Ja. Und ganz ehrlich, du sagst gerade, geht es auch mit drei Leuten oder so? Es kommt. Ey, wir kriegen ja alles auch immer erst ziemlich spät mit. Ja. Also nicht wir hier im Podcast. Ihr erfahrt das immer alles, wenn es brühwarm ist. Ne? Wir reden hier nur über heiße Kartoffeln. Mhm. Aber ehe das in der Öffentlichkeit ankommt, ist ja auch schon Zeit vergangen. Ja. Das heißt, mittlerweile in den Laboren der großen KI-Entwickler werden sich wahrscheinlich schon auf Spanisch und Chinesisch gemischt unterhalten. Das denke ich schon. Ja. Also, und wie geil wäre das, wenn du eine Regieanweisung eintippen kannst, wenn du sagen kannst, mach einen Podcast mit vier Personen, die sich auf dieses Thema fokussieren, die Quellen sind alle im Hintergrund, mach den Podcast lustig. So. Genau, sag bitte, dass Person 3 alles doppelt erklärt kriegen muss. Ja, so ungefähr, genau. Ganz ehrlich, da sind wir nicht weit von entfernt. Ja. Also wir hier sowieso nicht, wir machen das ja schon die ganze Zeit. Wir können uns bald so dass wir uns alles dreifach erklären. Ist das cool, oder? Es ist aber auch interessant, weil ich finde, das fördert ja auch den Wettbewerb. Wir haben das Problem bei KI, Bild-KI, Text-KI, alle haben sie Angst, dass sie, alle Grafiker haben Angst, dass sie ihren Job verlieren. Mhm. Alle Texter haben Angst, dass sie ihren Job verlieren. Ja. Alle Programmierer haben Angst, dass sie ihren Job verlieren. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch noch nicht vorstellen. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, also ich glaube, zumindest braucht es immer noch jemanden, der den ganzen Content kuriert. Ja. Also nochmal eine Qualitätssicherung macht. Und ich habe auch festgestellt, ich hatte die Idee mit einer anderen KI, in der ich meine Stimme geklont habe, 11 Labs, wer sich das mal angucken will, da habe ich meine Stimme geklont und dann dachte ich, wie geil wäre es, wenn ich einen Podcast machen kann, so einen Mini-Podcast, den ich einfach zurecht tippe. Ja. Brauche ich nicht aufnehmen, wenn ich mich vertan habe im Text, kann ich den korrigieren. Ja. Ne? Aber du, ey, es ist, also da ist nichts Ordentliches bei rausgekommen. Also wie ein Roboter sprechen, kriege ich alleine auch noch hin. Da wollen keine KI zu. Aber ich meine, da sind ja die guten KIs schon drüber. Aber da merkst du auch, dass es fein. Nee, 11 Labs, ich habe, es hängt, das ist wirklich dann Tweaking an Rädern drehen, Feintuning und so. Also wir hatten ja auch schon mal in einer Folge das Intro sprechen lassen von, ich glaube, Google war das, ne? Die das anbieten, dass du irgendwie einen Text in Sprache umwandelst. Und dann runterladen kannst mit verschiedenen Parametern. Und das fand ich schon ja, sehr genau. Ja, aber das ist eine, das war keine das aufgezeichnete anderes. Stimme. Nee, das, stimmt. Also ja, keine gelernte Stimme. Das Ding ist, das, und da hängt es nämlich nachher, du musst das ordentlich und sauber einlernen. Das heißt, die Vorlage, die du da lieferst, die muss schon in einer bestimmten Qualität sein. Du kannst bei Eleven Labs richtig geile Stimmen hast du da. Da sind Leute, die bieten ihre Stimme an, die haben die richtig ordentlich eingesprochen. Und es ist halt nicht so einfach, wie es aussieht. Ne? Man denkt so, und so bin ich auch angegangen, nimmst mit dem Mikro schnell mal deine Stimme auf, liest eine Minute und dann macht er das. Ja. Das macht er. Aber das klingt dann noch weit entfernt von dem, wo man hin will. Ja, also muss sich schon ein bisschen länger aufnehmen. Genau. Und in verschiedenen man muss sich auch ein bisschen einfuchsen. Also auch an den Reglern drehen, welche Einstellungen musst du vornehmen, damit es dann von der Stimme her passt. Ja, und auch wahrscheinlich in verschiedenen Stimmungen, ne? Damit sowas vielleicht dann auch geht. Ja. Ja. Weil das ist ja auch die Kunst. Ne? Kann die KI zum Beispiel Wut oder Erstaunen, so eine Gefühle und das richtig. Spiegelt sich ja auch in der Stimme wieder. Das ist zum Beispiel auch cool. Du kannst, das geht auch mit Eleven Labs zum Beispiel, du kannst den Text vorsprechen, in welcher Art und Weise die aufgenommene Stimme das wiedergeben soll. Also du kannst wirklich sagen, hallo und herzlich willkommen. Ah. Und dann macht er das mit der Stimme, die du quasi geklont hast. Okay. Ja, also sowas geht alles schon. Das klingt so nach Science Fiction und wir sind da mittendrin. Also ich finde es den Hammer. Ja, krass. Ich finde es den Hammer. Und vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, haben wir uns noch darüber gewundert, wenn irgend so eine KI jemanden im Schach besiegt. Ja, das ist ja heute nichts Besonderes mehr. Aber ist zum Beispiel auch ein interessanter Punkt und das, glaube ich, ist sogar auch der große Fehler, den wir heutzutage machen, dass wir die KI zu einer Person machen, also so personifizieren und so denken, so oh, die große KI und die ist so schlau. Ja. Ja, ist sie nicht. Die war damals nicht schlau, als sie gegen den Schachspieler gewonnen hat. Hm. Und das ist sie heute auch nicht. Das haben wir Menschen gemacht. Ja, wir haben sie trainiert. Ja, wir haben sie nicht nur trainiert, wir haben sie auch entwickelt. Ja, natürlich, klar. Also das ist ja nicht so, dass eine KI irgendwie als dumm existiert schon und jetzt fütterst du die mit Wissen und dann kann die das. Jemand muss ja auch dieses Ding erstmal programmieren. Das ist ja die Angst von vielen Menschen, dass die KI so stark und intelligent wird, dass das quasi zu einer Gefahr wird. Dann ziehen wir den Stecker. Stimmt, müssen wir eigentlich nur alle Rechner runterfahren, dann ist das Problem gelöst. Also einfach ist es nicht. Also ich finde das Thema super spannend und ich bin wirklich auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja. Und was dieses Jahr passiert ist in dem Bereich ist... Ja, definitiv. Ne? Also wir haben ja beruflich auch damit viel zu tun und ja, wir bleiben da natürlich dran. Und ich sag mal, das Google Notizbuch, Google LM. Notebook LM. Notebook LM, genau. Kann man mal ausprobieren? Gibt es da Einschränkungen oder ist es für jeden verfügbar? Das ist, es scheint für jeden verfügbar zu sein. Ah, ja, sehr gut. Ich habe es mit einem privaten Google-Konto, also ich bin mit einem Business-Account probiert. Und es ging. Und es hat wunderbar funktioniert, ja. Und das, ich sage jetzt ehrlich, es wird immer daran scheitern, dass Leute nicht wissen, was sie damit anstellen sollen. Also ChatGPT ist auch nicht dafür da, so lustige, erzähl mir mal einen Witz auf Russisch oder so, weißt du? Das ist. Also klar, zum Probieren mal schon, aber letztendlich gibt es richtig coole Anwendungsfälle, die man damit nutzen kann und umsetzen kann. Und das ist es halt, ne? Also wenn die KI sinnvoll und intelligent eingesetzt wird im Alltag, dann macht es ja auch absolut Sinn. Das ist eigentlich traurig, dass es blockiert wird, da wo es wichtig wäre, und zwar im Bildungsbereich. Da wird ja gesagt, oh nee, die KI ist eine Bedrohung, weil sie macht die Menschen dumm. Aber ganz ehrlich, wie kann eine KI jemanden dumm machen, dass man plötzlich in einer Fremdsprache sich mit jemandem unterhalten kann, in ein natürliches Gespräch führen kann? Das ist daran dumm. Wie clever ist das, dass ich mich mit einer KI, wenn ich Angst habe, mich mit Menschen zu unterhalten, beim Fremdsprachenlernen, ich kann mich vor einen Rechner setzen und kann mich mit dem Rechner unterhalten. Genau. Überleg mal. Ja. Dass wie viele Kinder auf einmal die Möglichkeit hätten, ihre Sprachbarriere zu überwinden. Ja. Sprechen lernen zum Beispiel auch, ist ja auch möglicherweise damit ganz. Du hast ja einen Sparingspartner dann damit, ne? Genau. Hättest du. Genau. Und du musst nicht, so, wenn du dich mit jemandem in der Schule unterhalten müsstest, dann ist ja mal, das war ja mal peinlich. Hm. Ich glaube, es hat sich bis heute nicht geändert, dass Kinder sagen, ja, nee, ich halt lieber den Mund, weil sonst werde ich ausgelacht. Genau. So eine KI lacht nicht über dich. Und wenn du die richtig antrainierst, dann kannst du sogar sagen, wenn ich was falsch ausspreche, verbessere mich. Ja. Naja. Oder sie ist halt so trainiert, dass sie dich auch. Oder sie macht einen Vokabeltest. Was würde aber nicht passieren? Ja, eben, das kann die doch jetzt schon. Ja, kannst du ChatGPT sofort sagen. Du kannst sagen, mach einen Vokabeltest mit mir. Benutze Vokabeln aus dem im Englischen, sind ja zum Beispiel die Sprache in Level eingeteilt. Ne? Mhm. Es gibt ja dieses FCE. Genau, C-Level. First Certificate of English. Ja. Und dann kannst du sagen, hier, nimm mich mal, unterhalte dich mal auf oder frag mich mal im Level XYZ ab. Ja. Zeit vorm Üben, das Schlimmste in der Sprache. Mach mir ein Übungsblatt und so. Ja. Und statt sie in den Schulen den Kindern sowas beibringen, statt zu sagen, übrigens, wenn ihr eine KI benutzt, dann gibt es Ärger. Ja. Ne? Oder eben jetzt mit Notebook LM dieses Recherchethema. Hm. Also ich finde es einfach, ja. Ja, aber vielleicht haben die Lehrer Angst, dass die ersetzt werden durch die KI. Nee. Das ist, weil die Schule nicht mehr so funktioniert wie vor 100 Jahren. Und da müsste man einfach mal ansetzen. Oh, da ist ja ein heißes Thema, eine heiße Kartoffel, ja. Schade, dass mein Chat jetzt keine Zeit hat. Wieso? Ja, das ist auch mein gutes Thema. Auf welcher Seite steht er da? Nee, er ist Vater von zwei Kindern. Und hat er da eine Meinung zu dem Thema? Ich meine, man soll nicht über Nichtanwesende reden. Naja, er berichtet immer so von seinen Erfahrungen aus der Schule, was da so abgeht. Also ich freue mich immer, dass die Schule noch so genauso funktioniert wie vor 30 Jahren, als ich da war. Ah ja? Ist es wirklich so? Vieles ist aber ziemlich ist es ähnlich. Gut? Nee, ist natürlich nicht gut, genau. Weil es gibt ja so viele Mittel stehen zur Verfügung. Ja. Ey, wenn ich mitkriege, so Stundenpläne werden jetzt langsam, kommen jetzt langsam in der digitalen Welt, also Vertretungspläne und sowas. Aber ich glaube, das kommt auf die Schule drauf an. Ey, und dann guckst du dir aber die Software an und dann fährst du dir am Kopf und sagst, ja. Das ist Behördensoftware. Also öffentlicher Sektor. Ich find's so weit weg von dem, was heutiger Standard ist. Aber da kommen wir wieder zurück zu der Schülerin, die ich vorhin erwähnt hatte. Die hat jetzt eine App und sobald eine Stunde ausfällt, sieht man das sofort in der App. Ja, die wird Webbuntes haben. Das weiß ich nicht, wie das heißt. Ja, frag sie mal. Das wird bestimmt Webbuntes sein. Und also ich find's. Ist ja super innovativ in 2024. Sagen wir so, es ist für das Schulsystem total innovativ, ja, aber ich glaube, das hätte auch schon, wie alt ist das Internet jetzt? Wenn, überleg mal, du bist an einer Schule zu meiner Zeit, da gab es das Internet schon. Aber brauchst du nicht denken, dass irgendwie eine Internetanbindung an der Schule war. Da haben die gesagt, guck zu Hause im Internet nach, hier müssen wir erst den großen Hebel umlegen. Also ich kann mich erinnern, 1999, als ich mein Abi gemacht habe, war meine Schule sehr innovativ, weil die haben eine Software eingekauft, die quasi die Zeugnisse digital ausgestellt hat. Also du hast die Schüler da drin gehabt, du hast die Noten eingegeben und dann hat er das Zeugnis ausgedruckt. Und früher musste man ja erst per Hand machen. Und das war wohl damals schon sehr innovativ. Das haben die schon mit der Schreibmaschine gemacht dann. Ja, die klar. Haben das ja per Hand gemacht. Nee, genau, aber nicht mit dem Computer sozusagen. Ja. Ne? Und das ist krass. Und jetzt haben wir 2024. Und da ist endlich der Stundenplan in einer App vorhanden. Ja. Ist ja irre. Wahnsinn. Ich hoffe, man hört die Ironie raus aus unserem. Übrigens, ich habe auch, jetzt sind wir voll im Spielthema. Oh ja. Ich will es jetzt gar nicht spät machen, aber eine Sache fällt mir auch noch gerade noch ein. Kennst du ja sicher Polyluxe? Ja. Es gibt noch Polyluxe. Overhead-Projektor. Es gibt immer noch Polyluxe. Im Osten Polylux und im Westen sagt man Overhead-Projektor, ne? Ja. Ja. Ja. Gibt's noch. Aber natürlich wahrscheinlich mit einer stundensparenden Lampe. Nein, so wie wir kennen, glaube ich. Und also, gibt's noch so den Videowagen mit Videorekorder? Der immer nicht funktioniert? Das ist auch interessant, weil, da war ja ein Röhrenfernseher drauf. Ja. Ja, so ein großer Röhrenfernseher. Ja, den gibt's noch. Das kann ich dir nicht sagen, ob es ja. Nein, also, das ist schon krass. Also was aber mittlerweile an Schulen verbreitet ist, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, sind diese Whiteboards, also die Schultafeln. Digitale Schultafeln. Sind digital. Ja. Wobei auch dann immer ist, die Lehrerin schreibt beim Elternabend was mit dem, will was an die Tafel schreiben, da, das geht nicht. Ja, egal, ich mache das dann anders. Und Also es läuft nicht alles vielleicht so 100%. Ja. Und ich erinnere mich an die Corona-Zeit, wo wir auch diese Schulumfrage gemacht haben, ne? Schulen in Corona. Und da war das ja auch schon so ein Thema, die Digitalisierung. Und da haben wir ja auch gemerkt, es kommt einfach auf die Schule, auf den Bezirk, auf das Umfeld drauf an. Es ist einfach nur eine Geldfrage, möglicherweise. Ja, aber es ist doch auch, gibt es denn da treibende Kräfte, die das ankurbeln? Nee. Und ich glaube, das oder eine Idee wäre ja zu sagen, okay, Sponsoren an Schulen wären erlaubt. Dann könnte man ja sagen, das ist die... aber und so viel Schule. Ist es die Aufgabe der Wirtschaft, Nein. sich jetzt da einzumischen? Nein. Sollte es nicht eigentlich so sein, dass das Bildungssystem Bildung sich ausrichtet auf digital? Ja. Bildung ist Ländersache. Ja. Weil klar aber kannst du sagen, ey, wir kriegen es nicht hin. Lass mal die Wirtschaft, die ist ja technisch viel weiter offenbar, lass die mal reinkommen. Nee, und da hat mir neulich ein Kollege aus dem Volleyball auch erzählt zu dem Glasboden, das passt dazu. Berlin ist zwar sexy, aber leider immer noch arm. Na gut, aber ich möchte nicht behaupten, dass das ausschließlich mit Geld zu tun hat, weil Dinge digitalisieren. Ist schon mal eine Basis. Nur bei den Preisen, die für Systeme aufgerufen werden. Ja. Ja. Naja, da würden wir jetzt ein Fass aufmachen. Da würden wir ein Fass aufmachen. Das mache ich nachher nur am Rande kurz auf. Ach so, kommt noch, ja? Ja. Okay, was hast du denn Schönes noch? Nee, ich würde würd erstmal wieder in die alte Welt kurz mich flüchten. Okay, dann in die alte analoge Welt? Ja, Auto. Auto? Ja. Du wolltest mir sagen, wie viel mein Auto wert ist. Nee, wie unfallanfällig mein Auto ist. Ah ja, spannendes Thema. Und vielleicht hört ihr das von draußen, die Marienkirche läutet. Dann hört man leider nicht, weil der Kühlschrank dagegen spricht. Müsste 17.30 Uhr sein, ne? Nee, 18 Uhr schon. Krass, so lange sitzen wir hier schon. Um Gottes Willen. Das wird eine etwas längere Sendung. Wir machen heute eine Doppelfolge. Hier brennt noch Licht, ja. Nein, ich habe ja schon seit ein paar Wochen schleppe ich hier schon in unseren Planungen das Thema Kraftfahrtbundesamt mit mir rum. Weil darüber wollte ich nämlich berichten. Sagt dir das Kraftfahrtbundesamt etwas? Nee. René prüft gerade mal, ob noch genug Licht da ist. Nee, sagt mir nichts. Wenn nicht, machen wir Licht an. Gibt's da nicht? Ist ein Schalter. Aber ich sehe gar keine Lampe. Ja, probier mal, was passiert. Nichts. Ja. Da müsste man eine Lampe anmachen. Hätte mich auch gewundert. Ich habe Licht bei. Ach, du hast Licht bei? Kraftfahrtbundesamt, ja. Was verbindest du damit? Nee, keine Ahnung, was die Aufgabe sein. Ja, das Kraftfahrtbundesamt ist natürlich eine Behörde, ne? Also eine Bundesbehörde. Offiziell heißt es im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Ah, René hat jetzt so eine. Ja, wunderbar. Wie so ein Influencer, so ein Spot. Für die unter euch, die jetzt an YouTube dran sind, jetzt zum ersten Mal Gesichter im Video. Genau. Genau, also Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Digitales Verkehr. Genau, für Digitales Verkehr. Nein. Und in dem speziellen Bereich ist es so, der Fall war folgender. Wir haben Post bekommen vom Kraftfahrtbundesamt. Wer sind wir? Meine Eltern. Ah ja. Beziehungsweise meine Mutter. Ja. Denn die hat ein Kfz. Ein Kraftfahrzeug? Richtig, ein Auto, sagt man auch. Ne? Bei uns sagt man übrigens Autostelle. Ah ja, okay. Ja. Das war ein bisschen irritierend, weil zuerst gab es einen Brief von eine Seite von dem Fahrzeughersteller, wo halt darauf hingewiesen wurde, ach, wir haben ja so eine Serviceaktion, wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen. Ne? Auf der Seite 2 war dann das Schreiben vom Kraftfahrtsbundesamt und da war der Ton schon ganz anders. Da war der Ton nämlich so, wir fordern Sie auf, da mitzumachen nach dem Motto. Ne? Wo solltet ihr genau mitmachen? Bei einer Serviceaktion und hinter dieser Serviceaktion steckte nichts anderes als eine Rückrufaktion. Denn in dem Auto, jedes Auto hat ja heutzutage Airbags und die Airbags stellen eine Gefahr dar. Okay. Und deswegen müssen die Airbags schnell ausgewechselt werden. Ja. Naja, es gibt auf der Seite vom Kraftfahrtbundesamt. Warte, Moment, ich versuche das gerade nachzuvollziehen. Ja. Man stellt der Hersteller stellt einen Schaden in seinem Fahrzeug fest. Richtig. Einen serienmäßigen Schaden. Genau. Und informiert dann das Kraftfahrtbundesamt. Ja, weil das liegt ja daran, das Kraftfahrtbundesamt prüft die Autos. Ob die lässt ja die Autos zu. Und der Hersteller hat halt sozusagen die Lizenz. Okay, dann meldet er das und das Kraftfahrtbundesamt weiß, wer welches Auto fährt? Ne, das Kraftfahrtbundesamt kann ja entscheiden, wie schwerwiegend dieser Fehler ist, ob das eine Gefahr für die Leute darstellt. Ne? Und in dem Fall ist es zulässig, dass das Kraftfahrtbundesamt dann die Halterdaten rausgibt an den Hersteller. Ne? Ach, der Hersteller schreibt dann an. Der Hersteller schreibt einen dann an. Genau. Ne? Und da ist dann, wie gesagt, auch ein Schreiben vom Kraftfahrtbundesamt drin. Ne? Und gesagt, getan. Also in dem Fall ging es um die Airbags. Und man könnte ja jetzt denken, okay, wenn das so eine Rückrufaktion ist, das ist ja super dringend, ne? Dass das getauscht wird. Ja. Und genau, also Termin gemacht, natürlich bei der offiziellen Herstellerwerkstatt. Du kannst nicht zu irgendeiner Werkstatt gehen. Werkstatt fahren, genau. Und es hat erstmal 2 Monate gedauert, bis wir einen Termin bekommen haben. Das war schon mal. Darfst du denn, ist das Auto dann verkehrstauglich? Also in Deutschland darfst du weiter damit fahren. Es gibt Länder, da muss das Auto eigentlich dann stehen bleiben. Ne? Okay. Und genau, nee, und das war so, als dann der Termin ranrückte, am Abend vorher, gab es einen Anruf. Sogar einen Anruf? Ach, von der Werkstatt. Aber wir müssen es leider nochmal verschieben, es gibt keine Airbags. Das heißt, du hast eine Deadline, bis wann du das machen musst? Nee, hast du nicht. Also, ja, okay. Genau. Und wer bezahlt das? Das zahlt der Hersteller, also du selber. Das heißt, du hast eigentlich nur den Stress, den Termin zu machen, genau, das Auto zu bringen. Und genau, also haben wir das nochmal verschoben, glaube ich, um ein paar Wochen. Und dann waren die Airbags auch da, dann bin ich dahin, habe das Auto früh hingebracht. Und der Mitarbeiter in dem Autohaus hatte wohl zum ersten Mal so eine Rückrufaktion, war dann total begeistert, oh, was muss ich denn jetzt hier machen? Ich kenne das ja gar nicht. Ne? Okay. Und war auch ein bisschen verwirrt, hat dann noch so... Die hatten dann... Hallo, der soll einfach ein Airbag austauschen. Nee, war auch lustig. Ne? Waren mehrere Stände sozusagen mit Mitarbeitern. Ja. Und die haben dann Gemeinschaftsdrucker. Und der hat dann die ganzen, weil die alle gleichzeitig drucken, hat es dann irgendwie verwechselt. Hat mir dann irgendwie noch ein anderes Papier gegeben von einem anderen. So, Kunden. Herr Schneider. Ja, genau. Sie sind hier mit dem Porsche gerade angekommen. Richtig, genau. Nee, und der Witz war, also die haben die Airbags ausgetauscht, war alles gut. Dabei haben sie noch leider einen Knopf im Auto kaputt gemacht. Also mussten wir später nochmal in die Werkstatt den Knopf nochmal austauschen. Deswegen lasse ich nichts reparieren. Da geht nur mehr kaputt als vorher. Das ist wie aus der Softwareentwicklung. Ne? Wir fixen einen Bug und bauen drei neue ein. Ja. Ab bei euch sind fünf, okay. Wir machen nächstes Mal fünf. genau, aber jetzt ist alles gut. Das Ding ist repariert. Darf man sagen, welche Marke? Ja, darf man. Welche Marke? Citroën. Citroën. Aber, welches Art der C1 bestimmt? Nee, C3. Aber nicht der Kaktus. Baujahr 2012. Ist das der Kaktus schon? Nee. Nee, das ist ein normaler. Der C3 2012. Ja, genau. Muss ich gleich mal googeln. Genau. Und es gibt, wie gesagt, beim Kraftfahrtsbundesamt eine Datenbank. Da kann man sein Auto und sein Autotyp und das Hersteller eingeben. Und dann sieht man die ganzen Aktionen, die ganzen Probleme. Und kannst du mal gucken, sozusagen auch Porsche, die Dringlichkeit. Porsche Cayenne haben wir. Baujahr 2024. Achso, hast du nicht letzte Woche noch einen Ferrari gehabt? Nee, hast du mal nachgeguckt. Du hattest mir ja dein Modell genannt. Ja, und das Hyundai. War ein Hyundai, genau. Und da habe ich erstaunlicherweise, entweder ist die Datenbank kaputt oder es gab einfach keine Rückrufaktionen. Also sehr positiv. Ja, ne? Das freut mich. So, ich wollte jetzt gerade mal gucken. Der 2012er C3. Ja. Bei den Kaktus, kennst du den Kaktus? Ja, der sagt mir was. Das ist der an der Seite diese Polster hat. Okay. Okay, nee, der C3 sieht aus wie der C1, nur größer. Okay. Und den Kaktus. Also sehr interessant, ihr könnt ja auch selber mal googeln. Ne? Ich habe mal geschaut, VW Golf, Baujahr 2010. Dort gibt es 25 Rückrufaktionen. Okay. 2010 Golf. Ja. Das ist aber auch ein altes Auto. Hier, das ist der Kaktus. Ah ja, okay, er sagt mir was. Ja. Hier. Er hält mir gerade einen Kaktus ins Gesicht. Für die Leute, die YouTube haben, ansonsten googelt das selber. Ja, genau. Also, total spannend, kann man mal verfolgen. Und wie gesagt, vorher hatten wir noch nie damit zu tun. Interessante Erfahrung. Webseite? kba-online.de. Okay, Webseite ist verlinkt in den Shownotes. Das können wir auch machen, genau. Ne? Genau, gebt mal euer Auto ein und dann lasst uns mal, wir machen einen internen Wettbewerb. Wer hat das Auto mit den meisten Schäden? Ja. So, die Schäden verlassen die können nicht reinkommen. Ja. Er möchte sich, er will sich überraschen. Nee, er traut sich nicht. Stefan Schäfer möchte sich gerne überraschen lassen. Nein. Alles gut. Wir gesprochen haben. Gut, dann haben wir das Autothema durch. Ja. Jetzt sind wir alleine hier übrigens. Jetzt sind wir alleine hier. Ja. So, dann können wir uns jetzt langsam unserer Kleidung entledigen. Hallo? Na, sage mal. Ich nehme total gerne freien Oberkörper auf. Mach's dir bequem. So, ich hab noch ein Thema. Ja, jetzt bin ich. Und zwar, du hast ja schon die Geldscheine hier gesehen. Ja. Meinem Ding. Du hast Geld mitgebracht. Es ist leider ein bisschen dunkel. Ich leite zu den Geldscheinen. Hm? Ganz einfach. Ich habe einen Filmtipp, ist falsch, einen Serientipp. Okay. YouTube, ich habe was für eure Watchlist. Okay. Und zwar auf YouTube den Kanal Simplicissimus. Okay. Simplicissimus. Ja, kann ich dir empfehlen. Das ist ein Doku-Kanal. Und das sind zwei Typen, die machen, wie der Name schon sagt, Dokus. Mhm. Die machen Dokus zu interessanten Themen. Die sind meistens zwischen 5 bis 45 Minuten lang. Okay. Und da sind, damit man sich da was drunter vorstellen kann, da habe ich mal die, also ich suchte das im Moment wirklich weg, weil es super interessant ist. Und da sind Sendungen wie Der Untergang von Wetten, dass könnte okay. für dich sehr interessant sein. Der Untergang von Wetten, dass. Ja, da ist so ein bisschen aus denen ihrer Sicht, die recherchieren auch gut, die gehört mal zur Funk-Gruppe. Ja. Funk. Kennt man vielleicht, das ist so ein Netzwerk von Medien. Genau, die Funke-Mediengruppe meinst du? Nicht, mein Funk. Funk? Funk, nur Funk. Ist öffentlich-rechtlich und die scheinen so die Arme auszustrecken nach YouTube und nehmen dann immer so YouTube-Kanäle unter ihre Fittiche. Was so ein bisschen auch ein Qualitätsmerkmal dann ist. Okay. Und das ist definitiv bestätigt. Also eine Folge war der Untergang von Wetten, dass. Da ist so ein bisschen erklärt, wo Wetten, dass herkommt, wie es sich entwickelt hat und warum es ihrer Meinung nach halt jetzt nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Super gute Argumente, sehr inspirierend, anregend, also ist viel zum Nachdenken bei. Oder das beste Geld aller Zeiten. Da geht es um den niederländischen Gulden und das ist den, den ich dir hier gezeigt habe. Und da waren nämlich so aufschlussreiche Sachen. Also ihr müsst euch mal die Geldscheine, den Gulden gibt es ja nicht mehr. Bei Niederlanden wissen wir, die haben den Euro. Und der Grafikdesigner heißt Ootje Oxena und der hat Karikaturen, jetzt müssen wir hier mit Taschenlampe arbeiten, weil es so dunkel ist, damit Stefan das sieht. Ich sehe es doch. Wir verlinken es. Wenn ich es nicht gut sehe, siehst du es auch nicht gut. Ja, das stimmt. Der hat Geldscheine mit Gesichtern gemacht, die aussehen wie Karikaturen. Ja. Der hat auf einem dieser Gesichter, auf dem hier, hat er in die Haarpracht, hat er in die Haarpracht seinen Fingerabdruck, seinen persönlichen reingemacht. Super. Bei einem Geldschein, ich weiß nicht bei welchem, hat er als Wasserzeichen den Hasen von seiner Freundin reingemacht. Okay. Der hat den ersten Geldschein gemacht, auf dem ein Vogel abgebildet ist, im Porträt, den 100-Gulden-Schein. Aber ich finde, die Scheine sehen schön aus. Die sind mega bunt. Ja. Die sind wirklich mega bunt. Die Zahlen und kann man gut lesen. Ich fand's, ich glaube, das war auch so sein Anliegen. Er hat zum Beispiel bei dem 50er, nehmen wir mal, doch, das bei dem 50er, da hat er die Schrift hier senkrecht gemacht. Das heißt, wenn du, da ist eine Sonnenblume drauf, wenn du den Schein übergibst und so drehst, dass du das lesen kannst, dann überreichst du eine Blume. Das ist doch schön. Ja. Und genau, das ist eine. Also er hat sich Gedanken gemacht, wie man die. Ja, der hat halt sich komplett ausgelebt. Ja, das sind die Holländer. Ja, und auf jeden Fall, das ist zum Beispiel eine Doku, die eben diese Entstehungsgeschichte dieser Geldscheine erklärt. Gibt es andere Länder, die auch so eine besondere Geldscheine haben? Ach, stimmt. Ich weiß, Sri Lanka hat so ein Fenster drin. Ah, echt? Das ist eine durchsichtige Stelle. Ah, geil. Kannst du so durchgucken? Kannst du durchgucken durch den Geldschein. Dann siehst du dich. Ja. Okay. Genau, dann sind Dokus über Nutella, wie es Nutella geschafft hat, sich als Frühstück Nahrungsmittel zu etablieren. Was ja auch ein Problem ist. Was total widersprüchlich auch ist, weil Nutella hat nichts mit gesund, Sport, Frühstück. Ich fand den Vergleich gut, der war, würdest du zum Frühstück einen fetten Snickers essen? Mhm. Ja. Dann, weil wir es vorhin kurz hatten mit den, was Apps im Öffentlichen, für die öffentlich oder für öffentliche Anstalten kostet. Luca-App. Super interessante Dokumentation über die Entstehungsgeschichte der Luca-App und was aus der Luca-App heute geworden ist. Die gibt es nämlich noch und die hat nichts mehr mit Corona zu tun. Genau, Luca-App war diese Veranstaltungs-App auch, ne? Genau. Und dann auch, was da alles schiefgelaufen ist. Ja. Also super, super interessant. Ganz viele Dokus über McDonald's. Mhm. Also absolute Sehempfehlung Simplicissimus auf YouTube. Können wir alles Kanal verlinken. Verlinken wir in dem Fall in den Shownotes. Ansonsten, wenn ihr die Buchstaben von A bis Z kennt, dann kriegt ihr den Namen schon irgendwie, könnt ihr euch den irgendwie zusammenreimen. Ja, kann man ja auch bei Google suchen. Der landet auf dem richtigen. Genau. Ja, genau. Ja, spannender Tipp. Auf jeden Fall. Dann würde ich mir gerne selber auf die Schulter klopfen, aber ich habe so meine kurze Arme. So. Das ist eine sexuelle Belästigung. Ach so? Okay, dann hat es klatschen. Ja. Ich sitze hier schon mit freiem Oberkörper. Nein, das wissen jetzt nur die Leute, die YouTube haben. Ja, ja, siehst du. Ach so, die Folge kommt übrigens zeitverzögert. Also es lohnt sich regelmäßig mal zu gucken. Ja, genau. Und ihr müsst 18 Jahre alt sein. Und ihr müsst 18 sein und unser das Abo haben. Ja. Nein, geht ohne YouTube Plus. Nein. Nee, wie heißt das? YouTube Plus? Premium. Heißt das nicht alles YouTube Plus? Nee, Premium das Plus? Ist RTL Plus, Pro7 Plus. Genau, also ihr braucht keinen YouTube Premium Plus. Ja, genau. Ihr könnt es mit YouTube Basic für uns, für euch machen wir das kostenlos. Gut, dann, du darfst ja aussuchen, Jugendwort, Fahrräder oder Aufzüge. Das Aufzugsthema fand ich sehr interessant. Also, ja, aber das machen wir später. Oder gemeinsam besser ankommen. Weil es gibt ja bald, gemeinsam besser ankommen. Das hat mich, ich hab's nicht verstanden, was es ist. Willst du es kurz erklären? Ja, das so, ist eine das neue... hast du gerade jetzt Thema gemacht, ne? Das ist was, wenn man mit Stefan befreundet ist und in seinem WhatsApp, ja, dann WhatsApp startet, das alles raus einfach. Ja, nee, da sind immer super Sachen, ja, die ganz viele Fragen offen lassen. Ach so. Und deswegen, du hattest was geschrieben von gemeinsam besser ankommen und hast ja gesagt, oh je, mine, genau, weil das ist eine neue Kampagne der Stadt Berlin. Ach so, das war nicht ersichtlich. Da geht es um das Thema Mobilität und gemeinsam im Verkehr, weil es wurde ja festgestellt, dass wir immer aggressiver werden und gerade in Berlin. Du? Nein. Nee, doch. Du wirst aggressiver. Ja, so wie jetzt, du hast doch angefangen. Hältst du jetzt mal die Klappe? Ja. Nein, sag mir nochmal die Webadresse bitte. Berlin leben. Ja, genau. Nee, gemeinsam besser und genau, und da geht es darum, gemeinsam ein Gefühl dafür zu kriegen, ein Verständnis dafür zu kriegen, dass wir alle gleichwertige Teilnehmer. Jetzt. Ja, mir und kommen gleich die Tränen. Und ich hab, da waren ja so Monster zu sehen. Sind das die Richtig. Sind das die Gefühle? Haben die einfach eiskalt bei Disney geklaut? Ich fand, da hat auch bei X gab es auch Kommentare so, geht's noch X kindischer. Damals Twitter. Geht's noch kindischer, ne? Also genau, wir haben ein Monsterproblem, war so die Überschrift. Aber es hat nichts, also weil es jetzt, wo du es erzählst, wir dass es um Gefühle Problem vielleicht sogar geht. Naja, weil also, die Monster standen ja für irgendwas. Ja. Aber was ist jetzt der Sinn? Also, der Sinn? Was ist die sogenannte CTA, Call to Action? Die Call to Action ist, dass wir auch mal darüber nachdenken und selbst reflektieren, wie wir im Straßenverkehr, egal ob als Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger, Busfahrer, Straßenbahnfahrer, Fahrgast agieren. Aber ich finde, es hat einen bitteren Beigeschmack, weil es resultiert ja auch aus einer entsprechenden Situation des Verkehrs und der Mobilität, dass wir vielleicht manchmal so sind. Ja, also klingt für mich ein bisschen wie eine kalte Kartoffel. Naja, man könnte auch übertrieben sagen, wir müssen halt das ausbaden, wofür wir eigentlich gar nichts können. Also wir sollen quasi jetzt uns benehmen. Genau. So in die Richtung. Ihr kommt nur alle 30 Minuten, obwohl 5-Minuten-Takt ist und wir sollen ja, jetzt... Ja, das ist ja auch wieder ein anderes Thema, genau. Aber ja, also man kann natürlich den das Ansinnen nachvollziehen, aber ich finde die Art und Weise der Kampagne ist so ein bisschen dämlich, so auch mit den Monstern. Das habe ich. Ja, ich frage mich auch immer, wie zweckmäßig ist sowas. Ja. Also natürlich macht das Sinn. So Kampagnen, so ist ja eine Image-Kampagne. Aber macht es Sinn? Also Image-Kampagnen machen schon Sinn. Aber was kostet aber, die Kampagne? Ja, die kosten viel Geld, aber sie muss dann auch treffen. Zum Beispiel, welche Image-Kampagne? Hast du irgendeine Image-Kampagne, wo du sagst, ah, die fand ich eigentlich ganz cool, die dir in Erinnerung geblieben ist? Oh, wenn du mich so spontan fragst, fällt mir jetzt gar nicht ein. Problem Nummer eins. Ja. Genau. Aber ich habe eine. Ja? Du bist Deutschland. Du bist Deutschland. Ja, die Hat ist schon ein paar Jahre her. Na, wenn du es jetzt so sagst, kann ich mich an meine Jugend erinnern. Das war die Postleitzahlenumstellung. Da gab es nämlich den Roll, ja, die Hand. Ja, das 5 eigentlich auch, wozu? 5, das war, die Postleitzahl ist von 4 auf 5 fünfstellig geworden. Genau. Und dazu hatte man dann, warum? Damit die Leute nicht die alte Postleitzahl ewig weiter benutzen? Nein, ja, hallo, nach was der Wende. Der Sinn sein? Wir haben die Bundesrepublik hatte ja, Postleitzahl. Ja, aber was sollte der, warum machst du da eine Kampagne? Da sagt man einfach so, die Postleitzahlen sind jetzt fünfstellig, fertig. Naja, damit du das auch mitkriegst und damit du da ein positives Empfinden für hast. Und das meine ich mit Zweck. Was ist der Zweck? Also wenn der Zweck nicht ersichtlich ist und deswegen, du bist Deutschland, finde ich mega, weil es so ein bisschen beinhaltet, hey, du bist Deutschland, nicht nur, hey, scheiß Deutschland, scheiß anderen, die anderen sind alle doof. Ja. Ja, und das ist was übrigens auch für nochmal bei der KI-Geschichte. Ja. Das ist nichts anderes, das ist von uns. Nee, wir tun immer so, ne? Auch wenn du an der Bahn stehst und sagst, ey, jetzt ist der Bus schon wieder 10 Minuten zu spät, scheiß BVG. Die BVG gibt's nicht. Die BVG ist ein Konstrukt in unserem Kopf. Die BVG, du machst eine Firma zu einer Person. Und das ist ja Quatsch. Ach so. Wenn ein Bus zu spät kommt, dann liegt es an irgendwas. Am Busfahrer. Ja, entweder am dummen Busfahrer. Nein. Oder am Verkehr, keine Ahnung. Es ist ja nicht so, dass der BVG sagt, so, jetzt würde ich sagen, ärgern wir mal die Leute auf der Strecke M77. Genau. Busfahrer, du, sag Warten mal, noch drei machen Minuten, wir noch 10 Minuten Pause. Genau. Gehen wir mal auf Puller. Weißt du, und deswegen dieses Du bist Deutschland fand ich damals ganz cool, weil es gesagt hat, dass du ein Teil davon bist. Aber das passt zu der Kampagne, ne? Weil genau das Beispiel, was du gerade gesagt hast, wenn die Leute sich mal ein bisschen selbst reflektieren, dann wüssten die auch, dass es nicht scheiß BVG heißt, sondern ja, scheiße, der Bus stand im Stau, ja, kam nicht durch. Und deswegen finde ich, eine Kampagne sollte dann so sein, dass sie dich anspricht und nicht das und aufklärt und dich zum Teil des, mhm, der Sachen macht. Also dann dich darauf hinweist, hey, du gehörst dazu, du kannst dann was bewirken. Genau. Ja, siehst du, haben wir doch noch ein gutes Beispiel davon. Jetzt haben wir die Kampagne quasi, jetzt haben wir der Kampagne Wind unter die Flügel gegeben. Einen Rahmen gegeben. Ja. Gemeinsam besser ankommen. Ankommen, ja. Hat sich ja schon eingeprägt bei dir. Das hat sich so eingebrannt in mein Gehirn. Das kam ja wie aus der Pistole. Mehr davon. Ja, aber sieht man das noch irgendwo anders als außerhalb, sieht man das auch außerhalb des Internets? Oder? Ich denke, da wird es dann auch an Anhaltstellen, an Plakatwänden, wird man das vermutlich. Wir werden das kritisch beäugen und dann gucken, ob die Message klar formuliert ist. So ist es. Also wir können sich hier nur so klar formulieren, können wir sagen, regt euch nicht über jeden Scheiß auf, ey, wenn euch was stört, macht einen Busführerschein und bewerbt euch bei der BVG. Es lohnt sich nicht, ne? Ihr wollt alle ans Ziel kommen? Ja. Und man muss auf einer 30er-Strecke nicht 40 fahren, nur weil der hinter einem so dicht drauf sitzt. Ja, und auf einer 40er aber auch nicht 30. Sei auch schon alle. Ja. Auf einer, wenn du auf einer 30er-Strecke 40 fährst, dann wird das ja, da kriegst du ja eine Quittung dafür. Achso, einen Beleg. Nein, er hatte neulich den Fall, 100 war erlaubt und der ist dann nur irgendwie 60 gefahren. Und dann habe ich auch schon gedacht, Mann, aber er ist zum Glück dann abgebogen, dann war das Problem. Und noch als Tipp auf der Autobahn immer rechts fahren, ne? Rechtsfahrgebot auf deutschen Autobahnen. Ja. Ja. Es sei denn, man fährt in der Dauerüberholung links, das geht natürlich auch. Ja. Da sind wir bei den Dashcam-Videos, die René ja jetzt auch guckt mittlerweile. Ja. Mehr nicht mehr, nee, weil mir ist es immer 20 Minuten Dashcam-Videos mir zu wenig. Und dann kommst du alle Jubeljahre raus. Ja, du musst eine Pause machen und dann kannst du. Nee, dann lieber die Making-ofs. Oder den Jahresrückblick. Genau. Ja, das kann man auch machen. Gut, ja, so ist es. Spannend. Also Aufzüge kriegen wir von dir heute nicht mehr zu. Nein, also Aufzüge hat ja den Hintergrund, bald öffnet ja der Amazon Tower in Berlin an der Warschauer Straße. Ja. Und da soll es auch irgendwie so eine öffentliche Etage geben, wo man relaxen kann. Und da werden wir dann mal hingehen, wenn es soweit ist. Oh, und dann können wir nämlich über die Aufzüge reden, weil da gibt es ganz viele Aufzüge und da gibt es sogar auch einige Doppelaufzüge. Und dann erfahren wir ein bisschen was über Aufzüge. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, zum Amazon Tower gibt es auch eine Simplicissimus-Doku. Ah. Ich bin mir nicht hundertprozentig, ob ich es woanders gesehen habe. Ist ja ein sehr umstrittenes Aufzug. Ja, weil da werden wir ins Detail gehen, wenn wir dort sind. Genau. Deswegen jetzt nur an der Stelle, der Turm, der da hingebaut wurde, sieht gar nicht so aus, wie er in der Vorlage war. Das heißt, eingereicht wurde ein ganz anderer Turm. Haben die das schon festgestellt? Das wurde, also auf Meier, sonst hätte ich es ja jetzt nicht mehr korrigieren. Ja. Nee. Und ich kann euch schon mal eine Frage zum Thema Aufzug stellen. Vielleicht hat René da eine Idee. Wie lang darf ein klassisches Stahlseil bei einem Aufzug höchstens sein? Oh, das ist ja interessant. Ja. Das heben wir uns für die Aufzugsfolge auf. Und was passiert, wenn der Fahrstuhl natürlich einen längeren Weg zurücklegen muss? Weißt du die Lösung? Ja. Oh, ich bin so gespannt, ey. Okay, dann verraten wir es jetzt. Ich bin so gespannt. Ja. Gut. Spannend. Und ich werde jetzt in dieser Folge das aufklären, ja, ob es diese geheime Tastenkombination gibt, mit der Fahrstuhl durchfährt ohne Halt. Ja. Und wenn es sie gibt, werdet ihr sie von mir für die verschiedenen Fahrstuhltypen erfahren. Ich kenne die Lösung schon. Du kennst wahrscheinlich nur drei von den Codes, aber egal. Wir klären das zu einem späteren Zeitpunkt. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt schon am Ende, weil über Fahrräder gibt es nichts mehr, obwohl hier steht nur kurz. Nein, heute nicht. Okay, Stefan ist heute nicht nach Fahrrädern. Weil Marc ist ja unser Fahrradfahrer. Ah ja, das müssen wir uns aufheben. Lernen wir, genau. Okay, und auch Jugendwort, das passt jetzt auch nicht rein, weil da muss auch Marc dabei sein. Aber wir sind viel zu alt dafür. Ja, richtig. Wir können schon sagen, beim Thema Jugendwort, wir werden euch in der nächsten Folge die Lösung verraten, weil man kann nur noch bis zum 8. Oktober abstimmen. Ja, und Vogel des Jahres ist auch gerade wieder ein Thema. Es geht aufs Jahresende zu. Wir haben den 1. Oktober heute, das letzte Quartal hat begonnen. Und in 2 Monaten, habe ich heute früh schon gesagt zu meinen Kollegen, kann ich endlich das erste Türchen öffnen. Ah. Ja, jetzt geht's ratzfatz. Ja, was mich mal interessieren würde, wenn wir schon beim Ding des Jahres sind, gab es ja auch eine Folge zu, welche ist denn die Podcast-Folge des Jahres für uns, euch? Ne? Ja, von uns, ja. Von unseren. Also, da kannst du auch mal die KI fragen, ob die eine Meinung dazu hat. Nee, ich würde das schon so am Menschen festmachen, der dann sagt, oh, ich erinnere mich noch ganz genau an die Folge, wo ihr über das und das gesprochen habt. Genau. Aber mir fällt gerade nicht die Nummer ein. Du könntest ja mal... Du benutzt das nämlich dann nicht. Ja, gut. Du könntest ja mal der KI einfach nur die Liste der Folgentitel geben und dann mal fragen, was für sie vom Titel her die interessanteste wäre, wenn sie eine Entscheidung treffen müsste. Weil die Wir dürfen da. Die KI nicht vermenschlichen, weil genau das ist sie nicht. Ja. Die KI ist kein Mensch. Siehst du, bin ich gleich wieder in die Falle gegangen. Du bist voll in die Falle reingelaufen. Scheiße. Da hat irgendein findiger Programmierer gesessen und hat die gebaut. Ja. Und dann war sie da, die KI. Gut, aber was die KI nicht kann... Witze. Das können wir nämlich. Dafür gibt es uns, ja. Und ich habe vorhin schon den ein oder anderen Witz geprobt mit meinen Mitarbeitern. Ja, machst du das auch schon mal? Weil ich Chefwitze habe auch. Ne? Ja, ich hoffe, ich kann ihn noch lesen. Apropos, ich war neulich auch beim Optiker. Und wusstest du, dass bei Kurzsichtigkeit im Alter die Augen in der Ferne besser werden und in die Nähe schlechter werden? Okay, nee, wusste ich nicht, aber cooler Fakt. Ja. Geil. So ist es. Gut. Dann macht da kriegt der Fernsehen dann eine ganz andere Bedeutung. Fernsehen, genau. Ja. Marc fängt an. Ach, der ist ja gar nicht da. Ach, der hat ja Sonderurlaub. Ja, dann überspringen wir ihn heute, ignorieren ihn einfach. Und ich kann Marc seine Witze erzählen. Ja, mach. Nee, ich mach deswegen heute 1, 2, 3, 4, ja. 5, 6. Runde 1. Sagt eine Frau zu ihrer Freundin: Ey, mein Mann, der steht auf Doktorspielchen. Der sitzt immer 2 Stunden im Flur und wartet, bis er aufgerufen wird. Der ist gut. Der ist nicht schlecht, ja. Ich habe einen für dich als Fernsehmacher. Ja. Ich habe ein Praktikum beim ZDF gemacht. Das reicht fürs Erste. Ja. Das ist sehr gut. Eine Frau hat 2 Bild hübsche Töchter. Ui. Das 3. Kind wird jedoch ein hässlicher Sohn. Mhm. Da sagt der Mann zu der Frau: Ey, bist du fremdgegangen? Und sie so: Ich nicht. Nee, diesmal nicht. Achso, ja. Oh. Jetzt kommt die Chefwitze, ne? Fragt ein Besucher, also der René, den Chef: Sagen Sie mal, wie viele Leute arbeiten hier eigentlich? Und der Chef so: Ich denke, mindestens die Hälfte. Ja, auch ein sehr guter Witz, auch wieder gerne genommen. Ja, super. Gut, dann mache ich mal einen kurzen zur Abwechslung. So zum Durchatmen. Mhm. Unterhalten sich 2 Schneemänner, sagt der eine zum anderen: Ey, du kannst mir sagen, was du willst, aber hier riecht's nach Möhren. Möchte ich. Also meine Chefin hat mich beauftragt, ihren Flug nach Hamburg zu buchen. Naja, ich habe ihr halt am nächsten Tag einen Besen ins Büro gestellt. Ja. Ich war heute diesmal bei den Witzen inspiriert von Markus Krebs. Ah ja, der ist auch. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen gehört und deswegen hier ein Markus Krebs-Witz noch. Ich habe neulich mein Kondom aus dem Portemonnaie rausgenommen und durch ein Feuchttuch ersetzt. Die Chancen auf ein halbes Hähnchen sind irgendwie größer. Oh, okay. Ja, gut. Ja. Den hattest du, glaube ich, mal erzählt. Den fand ich aber sehr gut. Den habe ich nochmal rausgeholt. 2 Angestellte unterhalten sich. Du, der Chef hat eben voll rumgemeckert. Na, worum ging's denn? Boah, keine Ahnung. Irgendwer soll irgendwem hier besser zuhören oder so ein Scheiß. Ja, das ist gut. 2 Schlangen unterhalten sich. Ich merke schon, ich habe heute 2 Dinge unterhalten sich mit ja. 2 Schlangen unterhalten sich, sagt der eine zu anderen: Sag mal, sind wir eigentlich giftig? Sagt er: Warum? Ja, ich hab mir gerade auf die Zunge gebissen. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt kommen wir etwas längere. Eine Dame liegt im Krankenhaus und bekommt Besuch von ihrer Arbeitskollegin. Ängstlich fragt die Kranke: Geht im Büro auch alles in Ordnung, wenn ich nicht da bin? Die Arbeitskollegin antwortet: Aber selbstverständlich, mach dir keine Sorgen, Erika. Nee, halt, Erika kocht den Kaffee, so rum. Hanne strickt dein Pullover weiter. Kathi löst die Kreuzworträtsel. Und ich schlafe mit dem Chef. Oh, das ist sehr gut. Den habe ich aber gar nicht gehört. Nee? Das kommt total selten vor, dass hier irgendwie Witze laufen, die man der noch nicht gehört hat. Ja, siehst du. Ich finde cool, dass bei uns so im Witzbattle, der hat mir so durch die Wiederholung, durch die Wiederholung auch so einen Lerneffekt. Weil, ja. Kennst du das, wenn du dann einen Witz hörst, den du geil findest? Genau. Ja. Dann weißt du den immer nicht. Wenn du den aber bei uns 10-mal gehört hast, ja, dann sitzt er irgendwann. Ja, richtig. Ganz auswendig. Ja. Ohne Abmessung. Ja, warte, ich habe noch einen, aber ich glaube, der ist neu. Beim Optiker: Ich hätte gerne eine neue Brille. Ist denn die alte nicht mehr scharf genug? Geht dich einen Scheißdreck an. Ich will einfach nur eine neue Brille haben. Ich hab's gewusst. Schatz, mach doch bitte den Kaffee nicht wieder so stark. Ey. Ich habe gestern im Büro kein Auge zugepflegt. Ja. Das war ja ein Bankenwitz. Das war schon? Ich bin durch, ja. Komm, hau noch einen raus für Marc. Okay, den kennst du auch schon. Müller, wieso kommen Sie denn erst jetzt ins Büro? Na, Sie haben doch gestern zu mir gesagt, ich soll meine Zeitung zu Hause lesen. Ja. Oder Sie wollen noch schlafen. Ja, genau. Sehr gut. Ach, den kann man so kombinieren, das ist ja toll. Ja. Wahnsinn. Ja, ich denke, das sind genug Witze, oder? Für heute. Oder hast du noch einen? Ich gucke nochmal ganz kurz auf meine Themenliste, nicht, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse. Ich muss ja mal sagen, also auch an Marc der Hinweis, also René hat hier eine halbe Brockhaus mitgebracht. Ich habe nur groß ausgedrückt. 300 Seiten, ja. Ich wollte ja, wenn wir mit Video machen, würde ich nicht mit Brille auftreten. Ja, ja, klar. Ne, wir brauchen einen Teleprompter, wo das abläuft. Ja. Nee, ich hab alles. Also ich auch. Wir sind bei 85 Minuten. Ich habe viel zu spät den Timer umgedreht. Ja. Stefan schneidet wieder die Hälfte raus. Ach so, ja. Ich muss noch mal ganz kurz, ich habe es vergessen zu erwähnen, weil es ein schöner Fakt ist zum Schluss noch. Ja. Auch aus einer Simplicissimus-Folge. Weißt du, wer Ronald McDonald's getötet hat? Nein. Die Killer-Clowns. Okay. Ronald McDonald, der ja Grund, warum Ronald McDonald, der McDonald's-Clown, eingestellt wurde, ja, waren mit die Killer-Clowns, die 2016 auf die Bühne getreten sind. Wir, okay. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht, ja, dass plötzlich Leute in Clowns-Kostümen die Gegend unsicher machten. Ja. Aber die komplette Geschichte dazu, auch bei Simplicissimus, genau, wollte ich nur noch mal erwähnt haben, weil es ein schöner und vor allem interessanter Fakt ist. Und natürlich noch viele weitere Dokus mit aufklärenden... Wirklich gut. Ja. Ja, okay. Schön. Danke, René. Bitte, bitte. Alles kostenlos und umsonst, so wie dieser Podcast. Der ist richtig. Nur kostenlos. Umsonst ist der auf keinen Fall. Wer diese Folge nicht gehört hat, ja, der hat eine verpasst. Ja, finde ich auch. Der hat eine verpasst. Der hat eine verpasst, genau. Naja. Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal Grüße an Marc. Schade, dass du heute nicht dabei warst. Wir hoffen, dass du in der nächsten Folge wieder... Warte mal, er hat gerade geschrieben per WhatsApp, wir sollen aufmachen. Ja? Oh, das ist schon vor einer Stunde gewesen. Ah, schade. Ich habe kurz gedacht, er hat wirklich geschrieben. Ja. Ja. Ich hoffe, der genießt seinen Sommerurlaub. Ich hoffe es. Ich meine, der ist unbezahlt, der Sommerurlaub. Ja, ja, unbezahlter Urlaub. Ja. Das ist wieder abrechnungstechnisch natürlich chaotisch. Das wird wieder ein Chaos werden. Ja. Aber ich muss sagen, das zeigt auch unsere Großzügigkeit. Ja. Wer macht das schon so einfach mit? Das ist ja nicht das erste Mal. Ja. Ne? Ich finde, da sind wir schon echt großzügig. Natürlich. Also für unsere Arbeitnehmer machen wir alles. Sollten wir uns auf die Schulter klopfen. Ja. Komm mal. Ja. Gut. Bevor also, es noch die beiden wird. Besten Chefs der Welt verabschieden sich dann für die heutige Folge. Genau. Und den besten Chef der Welt, den habe ich ja. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Sehr gut. Vielen Dank, dass wir hier aufnehmen durften. Und ich habe da noch eine Weisheit. Ja. Wenn du morgen nicht kommst, kannst du zu Hause bleiben. So. Das ist eine gute Weisheit. Ja. Da ist viel Wahrheit dran. Ne? In dem Sinne, habt zwei schöne Wochen. Kommt gut in den Herbst und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Dann nehme ich mal einen Stippi. Wie, du hast die Notiz gemacht? Ich habe mir auch sowas von Notiz gemacht. Nee, wir haben jetzt hier noch Atmo vor dem Kühlschrank. Und du musst noch ein bisschen rüberkommen, glaube ich. Meinst du? Wenn du ja so weit weg sitzen willst. Ja, ich rutsche gleich rüber, keine Angst. Was sind da noch Geldscheine aus? Achso, ja, das da kommen wir noch. Schön, wow, 87 Minuten? Ist ja schon wieder so lang. Die Zeit ist ja echt ein bisschen rund. Er hat sich rund an, wenn der jetzt noch, der ist flüssig gelaufen. Wir müssen jetzt noch einen Aufsager machen. Scheiße, ja. Ich habe schon einen Folgentitel. Echt? Schreib auf. Heiße Kartoffeln. Heiße Kartoffeln, ja. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, das ist wie ein Marathon von 42 Kilometern. Wie ein Marathon? Ja. Du brauchst nur einmal Wien sagen. Nur einmal Wien. Okay. Und Volleyball leer laufen. Jetzt mal nochmal. Okay. Das war's. Sack zu. Hätte ich dich fast in der Falle gehabt. Wieso? Ich habe das mal erlebt mit Stefan Schwarzkopf. Steffen Schwarzkopf. Steffen Schwarzkopf, ja. Wer kennt ihn nicht? Auslandsmoderator bei Welt. Ja, kann sein. Ich habe seine ersten Gehversuche beim Fernsehen miterlebt. Ist er noch da? Das weiß ich nicht. Und auf jeden Fall, mit dem hatten wir mal eine Aufzeichnung und der ist an derselben Stelle mal und der ist da nicht rausgekommen. Ja, das ist manchmal schwierig, wenn du dich verhaspelst. Und das passiert aber nur, wenn du Aufzeichnungen machst. bei Live muss. Da hast du keine zweite Chance. Ja. Wunderbar, da haben wir was im Kasten. Wir machen die Aufnahme aus.